begrüßen euch ganz herzlich zur Olympiade und zu einer weiteren Episode des Nord-Süd-Gefälles. Wir, das sind Jörn aus dem Norden. Und die Dottie aus dem Süden. Moin. Servus. Hast du Olympia geguckt? Nein. Die Olympischen Spiele? Nein. Nein? Nur das bisschen, was sowieso durch sämtliche Sendungen und Social-Media-Kanäle gelaufen ist. Die arme Frau mit dem Pferd, das noch viel schlechter dran war als sie. Ich habe es nur am Rande mitbekommen. Erzähl mal ausführlicher, vielleicht kann ja, also aufholen. Es gibt ja die Disziplin moderner Fünfkampf, was da jetzt ganz genau das Thema ist, weiß ich überhaupt gar nicht. Funktioniert aber so, dass eine Reiterin ein ihr unbekanntes Pferd aus dem Pool aller Teilnehmenden zugelost wird. Die hat dann, weiß ich nicht, 20 Minuten, um irgendwie eine Ebene mit dem Tier aufzubauen, sich vertraut zu machen. Und dann dürfen sie, glaube ich, 3 Probesprünge machen. Und dann müssen sie über einen Hindernisparcours, der wohl relativ anspruchsvoll ist. Naja, also die sind halt nicht so richtig offenbar miteinander klargekommen, so wie ich es jetzt dann aus der Nachberichterstattung rauslese. Das Pferd hat nicht das gemacht, was von ihm erwartet wird. Sie war völlig überfordert, hat da also dann auch einen Heulkrampf bekommen und das Schlimme war halt, dass ihre Trainerin an der Bande stand und ihr ständig zugeschrien hat, sie soll mit der Gerte richtig draufhauen. Das hat sie dann wohl auch gemacht, aber es hat halt nicht so richtig den Effekt gehabt, dass das Tier sich dann beruhigt. Das ist ja auch klar, weil Pferde sind ja nun mal Fluchttiere und wenn ein Tier so reagiert, wie es da scheinbar reagiert hat, wie gesagt, ich habe nur Ausschnitte davon gesehen, dann ist das eigentlich ein Zeichen davon, dass es Angst hat und dass es nicht weiß, wohin, weil es sich halt ständig irgendwie auf der Stelle gedreht hat. Und sie hat das also nicht geschafft, das Tier zu beruhigen. Die richtige Variante wäre gewesen, abzusteigen und es irgendwie zu beruhigen und vom Platz zu führen. Stattdessen hat sie sich dafür entschieden, drauf sitzen zu bleiben und auf das Tier einzuprügeln und die Trainerin ist jetzt wohl aus dem Team ausgeschieden oder ausgeschieden worden, weil sie wohl von der Seite auch nochmal mit der Faust das Pferd gehauen hat. Mhm. Und das waren also sehr, sehr unschöne Szenen. Ich erlaube mir da kein Urteil darüber, was das jetzt insgesamt für den Reitsport aussagt. So aus meinem Laienverständnis von sehr, sehr weit weg und keine Ahnung von Pferdesport, klingt es erstmal danach, als wäre es keine besonders gute Idee, so ein Tier um die halbe Welt zu fliegen, um dann unter einer wildfremden Person irgendwelche sportlichen Leistungen zu bringen, die ihm nicht in der Natur liegen. Aber letztlich ist das halt etwas, kann man dann ja das ein bisschen aufziehen und nochmal genauer drüber nachdenken und dann kommt man halt auf die Idee, wenn dieses öffentliche Misshandeln eines Tieres, so kann man es ja fast nennen, so einen Aufschrei erzeugt, was sind denn dann die Sachen, die halt nicht in die Öffentlichkeit kommen? Was passiert in anderen Reitstellen, was passiert in Tierstellen für die sogenannten Nutztiere, was passiert vielleicht auch in Haushalten und so weiter. Also Tierhaltung kann man dann ja generell unter diesen Schirm mit drunter packen, wenn man das möchte. Mhm. Weißt du, warum die da fremde Tiere nehmen und nicht eigene, wo ja das Vertrauen definitiv höher wäre? Das liegt irgendwie in der Disziplin begründet und wenn ich, ich habe das auch nur so mit einem halben Auge verfolgt, aber das soll wohl den Wettkampf dramatischer machen. Ja, das hat's ja erreicht, hahaha. Das ist der Gedanke, der vom Verband dann wohl auch im Nachhinein noch einmal bekräftigt worden ist, dass halt irgendwie da mehr Pfiff reinkommt. Und in den meisten Fällen scheint es ja auch zu funktionieren. Das Problem ist dann halt, dass eben dieses Vertrauen zwischen Reiter und Pferd, das offenbar ganz wichtig ist, dass das halt einfach nicht da sein kann und dass es einfach bessere Reitdisziplinen gibt, wo die beiden wirklich zusammenarbeiten und wo das Pferd nicht einfach zum Sportgerät verkommt, wie es in dieser Disziplin offenbar ist, nach Einschätzung von Leuten, die sich besser damit auskennen als ich. Ne? Alles immer nur so Zitat und Halbwissen. Also ich muss sagen, ich habe zum ersten Mal vom modernen Fünfkampf gehört. Ich habe die Olympischen Spiele sowieso nie so großartig verfolgt. Die Sommerspiele sowieso nicht. Also ich bin mehr eher der, der dann im Winter da sitzt und zuguckt. Aber als ich das dann mitgekriegt hatte, moderner Fünfkampf, ich hatte auch durch Zufall mal reingeschaltet, wo sie da gerade dabei waren, dieses Laserpistolenlaufen, Schießen. Das hat sich dann so ein bisschen, hat so ausgesehen wie Biathlon, nur im Sommer. Da sind die im Parcours da rumgerannt, wo vorher offensichtlich Pferde über die Wiese gelaufen waren, über irgendwelche Hindernisse, wahrscheinlich dann eben diese. Und da haben die dann mit Laserpistolen auf Ziele geschossen. Und das fand ich dann interessant, weil es halt so Biathlon ähnlich war. Und da habe ich dann geguckt, was ist denn das für eine Sportart? Ist die neu? Weil ja dieses Jahr einige neue Sportarten dabei waren. Und da war ich dann drauf gekommen, dass es Fünfkampf ist, moderner. Und ich habe davon noch nie was gehört. Da gehört wohl Schwimmen, Fechten, eben dieses Reiten und dieses Laserpistolenlaufen. Also Laufen mit Pistolenschießen dazu. Und an sich ganz spannend, aber ich finde auch diese Sportarten Fechten, Reiten, na gut, wenn das im Mittelalter irgendwann mal zusammengehört hat, ja durchaus. Aber Schwimmen, das gehört doch irgendwie alles gar nicht zusammen. Das finde ich so faszinierend. Ja gut, aber wie doll gehört denn Skilaufen und Luftgewehrschießen zusammen? Ja. Also ja auch nur so bedingt. Ja, ich weiß es nicht. Aber lass mal die dann noch schwimmen. Ja, oder ne, oder der Triathlon mit Radfahren, Schwimmen und Laufen, das also sind ja auch Sportarten, die man jetzt nicht sofort Ja, zusammen. setz den jetzt noch auf dem Pferd. Weißt du, das Naja. ist noch mal so ein Tick drüber. Also Ja. das andere ist noch irgendwie verständlich, aber dann noch mal so ein Tick drauf, wo ich denke, das ist ja schon seltsam. Und jetzt kommst du noch mit dem zugelosten Pferd, was ja überhaupt keinen Sinn dann ergibt. Tja. Was ergibt schon Sinn im Sport? Wollen wir ehrlich Ja. sein? Also letztlich sind die meisten Sportarten gerade auf dem Niveau sind ja auch einfach nur komplett absurd. Finster, zum Naja, Beispiel. natürlich, also klar, so, ne, wenn, also ich betreibe nun selber irgendwie zwei Sportarten so einigermaßen. Aber wenn du halt von außen drauf guckst, ist es natürlich komplett sinnfrei. So, Volleyball, warum sollte man den Ball nur nach bestimmten Regeln immer hochspielen? Warum darf man den nicht mit dem Fuß spielen? Warum hängt das Netz so hoch? Das ist doch Blödsinn. Fußball, warum laufen die Typen jetzt da hinter dem Ball her? Was ist da so wichtig? Weißt Hallo, hast du gerade eine Sinnkrise? Warum gehst du jeden Tag zur Arbeit und erzählst den Leuten Geschichten von irgendwelchen Leuten, die irgendwas gemacht haben? Naja, nee, das ist ja noch was anderes. Also damit stille ich ja ein Informationsbedürfnis. Ja, und da ein Unterhaltungsbedürfnis. Ja, weiß ich halt nicht. Ob das, also weißt du, ob man sowas dann auf so ein Niveau hochheben muss oder ob es nicht reicht, das quasi im Privaten zusammenzumachen. Warum muss man denn nachher wissen, wer jetzt der Beste der Welt ist, der hinter einem Ball herlaufen kann? Ja, weil es ziemlich langweilig wäre, wenn ich dir jetzt beim Golfen zugucken würde. Aufgrund deiner Leistung. Da ist es doch Ja. schön, wenn da Leute sind, die es besser können als du und die Besten der Welt sich darin messen. Ja, also ich sage ja auch gar nicht, dass ich das abschaffen will, sondern weil es ist halt einfach so, wenn du von außen drauf guckst, ist halt komplett sinnlos. Ne? Gucken wir mal, was weiß ich, Autorennen. Fährst den ganzen Tag im Kreis und da stehen Leute auf einer Tribüne, die zahlen 200 € dafür, dass du halt 1,3 Sekunden an dieser Tribüne vorbeifährst und die yay machen können und damit länger Zeit brauchen, als du brauchst, um an denen vorbeizufahren. So, ist von außen betrachtet total dumm. Und macht überhaupt keinen Sinn, aber für die Leute, die sich dafür interessieren, ist es total geil. Ja. Warum auch immer, ich verurteile das gar nicht und wie gesagt, ich will es ja auch gar nicht abschaffen, aber wie gesagt, die meisten Sportarten oder auch Sammelleidenschaften sind total sinnlos. Genauso, wenn man, es wird auch Leute geben, die sagen, warum sitzen die beiden jetzt da und unterhalten sich über Sachen, die ihnen offensichtlich nicht gefallen? Warum muss ich mir das anhören? Warum laden die das ins Internet hoch? Haben die keine anderen Hobbys? Weißt du? Weil da Platz ist. Weil da Platz ist, genau das denkt sich der Fußballer auch. Da ist ein Platz, ich habe einen Ball, los geht's. Zack. Es gibt Spielregeln, Ja, genau. nach denen Spielregeln man sich begrenzen den richten kann. Spaß. Sehr gut. Herrje. Also wärst du nicht mitgeklettert dieses Jahr oder mitgeskateboardet oder mitgesurft. Das sind alle Sportarten, die dieses Jahr zum ersten Mal gespielt wurden. Also viel zu gefährlich. Und also ich könnte auch die Menge an Medizin gar nicht vertragen, die man dafür braucht, um das auf dem Niveau machen zu können. Du meinst also nicht nur die Pferde sind gedopt, sondern auch die Skateboarder, Surfer, Kletterer, Hat man ja immer Karate-Menschen. wieder. So, man hört ja so viel. Ja, jetzt ist, glaube ich, irgendwas, Gewichtheben oder irgendwas ist ja auch schon wieder im Gespräch, ob das überhaupt noch nächstes Mal dabei ist. Das ist halt das Ding, weißt du, wenn du dir einfach so, wenn du mal einfach Aufnahmen anguckst von, sagen wir mal, Bodenturnen oder Geräteturnen von vor 40 Jahren und von heute. Was damals eine Goldmedaille wert war, damit qualifizierst du dich heute noch bestenfalls für eine Landesmeisterschaft. Ja, aber das ist doch so gerade auch das Faszinierende. Wo ist denn da das Ende? Ja, und das ist halt das, was ich meine. Ich glaube, also das, meine Überzeugung ist, dass wir in ganz, ganz vielen Sportarten inzwischen an einem Punkt sind, wo wir einfach über das menschliche Leistungsvermögen hinausgehen. Also, dass du es nur noch schaffen kannst, bei Olympia erfolgreich zu sein, wenn du entweder überhaupt nichts anderes mehr machst oder Medikamente nimmst. Okay. Ich überlege gerade, ob sie irgendwelche Rekorde gemacht haben, aber es war im Bahnrennen und da haben sie behauptet, die Bahn sei so sensationell gut geworden gewesen. Ja, kann man jetzt in Frage stellen. Am Straßenbelag, dass ich so schnell war, richtig. Ja, aber wie kannst du denn gedopt sein, wenn du Golf spielst? Was weiß denn ich? Keine Ahnung. So, aber ich denke, im Zweifelsfall gibt es halt irgendwelche Mittel, die deine Konzentration steigern oder die dich irgendwie wach halten. Mhm. Sowas in der Richtung. Ich habe keine Ahnung, was man da für Medikamente nehmen würde. Interessiert mich ja auch nicht. Du nimmst Clubmate oder sowas. Noch nicht ich mal das. Ich habe gerade mein Glas Wein verschüttet über die Tastatur, ist auch nicht schlecht. Sehr gut. Dann ist die Tastatur jetzt ein bisschen fröhlicher. Also wenn wir das nötig hätten, wir sind auch so fröhlich, alle zusammen. Nee, aber ich weiß ja nicht beim Golf, wo kannst du dich da steigern? Doch eigentlich nur durch Übung und durch Vergleiche mit anderen. Aber da wird es sicherlich keine höher, weiter, besser geben, oder? Doch, natürlich, klar. Ja? Ja, okay. Selbstverständlich. Also es wird ja auch immer wieder noch am Material gefeilt. Du kannst natürlich dann den Golfschläger genau hundertprozentig auf deine Körpermaße und auf deine Schwunggeschwindigkeit abstimmen. Und das geht sogar schon auf meinem Niveau. Also bei mir, das merke ich gerade, ich habe mir neue Schläger gekauft, die für mein Spielniveau besser sind als die ich bisher hatte. Und damit treffe ich die Bälle besser, weil die fehlerverzeihender sind und ich schlage damit auch weiter, als ich vorher geschlagen habe. Also ich habe einfach, dadurch, dass ich andere Schläger benutze, habe ich sofort 20 Meter längere Bälle oder längere Abschläge. Und was macht das jetzt mit dir, wenn du das merkst? Das gibt mir erstmal einen Stub an Selbstvertrauen, weil ich auf einmal in mein Können, ich bin gar nicht so scheiße, wie ich immer dachte, sondern ich kann das ja eigentlich tatsächlich so ein bisschen. Man kann Golf halt nicht, das ist so. Das ist der kürzeste Golferwitz der Welt, ich kann es. Dann kannst du natürlich, wenn du auf einem bestimmten Niveau spielst, dann wirst du halt auch irgendwie einen Sponsor finden, der Bälle macht, die genau für dich, die genau zu deinen Schlägern passen. Die müssen aber in irgendwelche Regularien reinpassen. Es gibt tatsächlich illegale Schläger und auch Bälle, die du nicht benutzen darfst. Und dann ist es halt, ja, Übung, Übung, Übung. Und dann kannst du an jedem einzelnen kleinen Pupsi-Detail feilen. Was weiß ich, wie fasst du den Schläger an? Wie holst du aus? Wie schnell schwingst du den Schläger, wie präzise kannst du den Ball treffen, dass du auch genau die Länge dosieren kannst, wenn du irgendwie sagst, ich muss jetzt aber 11 Meter weit den Ball spielen, damit ich möglichst nah an die Fahne rankomme und der braucht so und so viel Backspin, damit er dann auch da liegen bleibt. Das sind alles Sachen, die man üben kann, aber es ist halt Übung und du musst dich auf den Punkt konzentrieren können. Du musst damit klarkommen auf dem Niveau, wo eben ein, was weiß ich, Tiger Woods früher mal gespielt hat. Da musst du halt damit klarkommen, dass um dich rum 10.000 Leute auf einer Tribüne sitzen und dich anstarren. Chips knabbern. Ja, ne, das kriegst du nicht mit. Aber ich komme, also wenn ich hab's manchmal, wenn ich alleine auf die Golfrunde gehe, dann passiert das manchmal, dass vor mir vielleicht eine Gruppe spielt von 2 oder 3 Leuten. Dann bin ich naturgemäß ein bisschen schneller als die, weil ich halt einer bin. Und dann lassen die mich irgendwann durchspielen, das heißt, ich darf sie überholen. Und dann stehen die aber am Abschlag hinter mir und gucken mir zu. Und damit komme ich schon nicht klar. Da kann ich mir sicher sein, dass ich in 9 von 10 Fällen haue ich den Ball irgendwo hin, aber nicht dahin, wo er hingehört. Und allein die Vorstellung, dass jetzt 100 oder 1000 neben mir stehen und sich angucken, wie ich diesen Ball schlage, nein, danke. So. Und das ist halt auch sowas. So, dann, klar kommst du dann irgendwann dahin und dann kannst du dich irgendwann vergleichen und irgendwann bist du dann halt der beste Golfer der Welt. Völkerverständigung. Ja. Ja, gut. Ja, es werden immer noch eine Menge Kondome ausgegeben zur Olympia. Aber komischerweise erst hinterher, habe ich gelesen, oder? Nein, die reisen schon damit an. Da war irgendwas. Die haben die Kondome erst hinterher. Sie haben gesagt, ja, in diesem Jahr war es anders. Genau. Japan hat auch spezielle Betten aufgestellt, Anti-Sex-Betten. Ach was. Die kaputt gehen, wenn man sich zu doll drauf bewegt. Oder wenn das Gewicht zu groß wird. Gebaut, ja, irgendwie sowas. Ja. Ja, aber dafür ist Olympia ja bekannt, dass da einfach sehr viel aktive Völkerverständigung betrieben wird. Aber das gilt, also weiß ich von einem Freund, der auf einem relativ hohen Niveau früher mal Leichtathletik gemacht hat, das gilt wohl für alle Sportwettbewerbe auf einem bestimmten Niveau, wo man sich für einen bestimmten Zeitraum irgendwo international trifft. Das ist halt etwas, was dann scheinbar so funktioniert oder was mit dazugehört, keine Ahnung. Naja, die meisten Ehepartner lernen sich auf der Arbeit kennen. So, genau. Augen auf bei der Wahl des Hobbys. Der Arbeitsstelle, ja, ja. Ich trottel fang an zu podcasten, naja. Mhm. Was? Ich habe Abschlussprüfung, habe ich zum Beispiel, also die Deutschabschlussprüfung habe ich zu diesem Thema geschrieben, Olympiade. Olympia. Ach so, ich dachte Sex haben. Ich bin auf eine Klosterschule gegangen, was denkst du? Naja, das wirkt sich dann vielleicht auf deine Note aus, aber Hallöchen. Ja, eher ins Negative. Aufklärung haben wir, weißt du, wie unsere Aufklärung in der Schule war? Na? Die nächsten 5 Seiten lest euch zu Hause durch. Genau. Und dann macht das nicht, was da steht. Wir haben uns das ganze Schuljahr so drauf gefreut, wie die Ordensschwester uns das beibringen möchte. Und dann kam dann wirklich das Thema und wir alle da gesessen, gespannt wie noch was. Und dann sagt sie, die nächsten 5 Seiten lest ihr euch bis zum nächsten Mal selber durch. Ja. Und dann haben wir das nächste Kapitel aufgeschlagen. Ja, sehr gut. Eieiei. Also gut, dann hast du gar nichts geguckt. Das ist sehr traurig. Ja, wieso? Also mir geht's ja gut dabei. Ja, natürlich. Aber es lief ja auch zu einer sehr ungünstigen Zeit. Also gegen Nachmittags, wenn man mit der Arbeit fertig war, dann war das eigentlich schon alles durch. Man hat nur noch die Rückblenden anschauen können. Das meiste lief ja am Vormittag. Ich habe so ein bisschen nebenher laufen lassen im Stream, aber auch nur da, wo es mich irgendwie interessiert hat. Was ich immer wieder interessant finde, ist so, wenn die Boote da fahren, die Achter und so. Das finde ich immer sehr spannend. Und ja, das habe ich mir dann schon ein bisschen angeguckt. Aber da haben wir doch den viel spannenderen Wettkampf dazu in Schleswig-Holstein. Der da wäre? Das ist der sogenannte E.ON Hanse Cup. Das ist das härteste Ruderrennen der Welt, das auf dem Nord-Ostsee-Kanal stattfindet bei Rendsburg. Und da treten international die Achter an über eine Strecke von, muss ich jetzt googeln, weiß ich nicht genau, aber eine viel größere Distanz, als sie normalerweise zurücklegen. Mhm. Und ist etwas, wo die Mannschaften dann jedes Mal auch ganz begeistert sind von der Atmosphäre und von der Herausforderung, vor der sie da stehen. Das ist ja was völlig anderes. Man muss sich seine Kraft ganz anders einteilen. Es ist halt kein Sprint, sondern ein Marathon. Sowas, das finde ich dann schon fast interessanter, einfach weil es näher dran ist. Also nicht, dass ich da jetzt hingehen würde oder mir das angucke, aber das ist immer ein Riesenbohai. Okay. Reizt mich jetzt so ungefähr wie gehen. Gehen ist ja schließlich auch eine olympische Disziplin. Ja. aber das ist halt auch wieder was, weißt du, dass die gehen ja nicht. Das ist ja, also die machen eine Bewegung, die so definiert ist, dass sie gehen heißt, aber eigentlich in einer Geschwindigkeit, wo unser eins schon nicht mehr Schritt halten könnte. Weder im Gehen noch im Rennen. Also ich bräuchte ein Fahrrad. Ja. So. Das ist ja dann auch wieder so ein Ding, ne? Also, wie nah ist der Sport, den die da zeigen, tatsächlich noch an dem dran, was es da eigentlich sein soll? Ja, aber ja, okay, das ist aber. Ja. Ja, aber dann kannst du auch Skateboard genauso, also Skateboard das machen. Ich meine, das ist jetzt natürlich für die Jugend was Interessantes. Dann wird Olympia mal ein bisschen in den Augen von der Jugend interessanter. Könnte ich mir jetzt vorstellen, durch dieses Skateboard. Aber ist Skateboard eine Sportart? Naja. Ja, weiß auch nicht. Du musst dafür auch trainieren. Du bist danach wahrscheinlich auch fix und fertig. Hast ein gewisses Verletzungsrisiko. Ich glaube, das trifft sämtliche Definitionen von Sport. Von Sport. Also ich schaue erst wieder hin, wenn Eisstock olympisch wird. Dann gucke ich da wieder hin. Mhm. Na gut, dann toi toi toi. Ja, ich weiß gar nicht, was sie denn für nächstes Mal geplant haben. Und ich habe nur verfolgt, dass jetzt ein paar Dinge nicht mehr wiederholt werden sollen. Wie gesagt, zum Beispiel Karate soll in Paris 2000, wann haben wir wieder, 24, nicht mehr olympisch sein. Da sind sie am Beraten. Mhm. Und beim Ringen, nicht mehr Ringen, beim Gewichtheben sind sie am Überlegen, ob das noch Sinn ergibt mit diesen ganzen Skandalen offensichtlich. Und ja. Naja, wir werden sehen. Ja. Ja, was gab's denn sonst noch bei uns so? Du hast Urlaub gehabt. Ich habe immer noch Urlaub, das ist das Schöne daran. Also selbst wenn diese Episode erscheint, bin ich noch mitten in meinem Urlaub. Das ist total großartig. Ja, es ist halt der Sommerurlaub. Ne? So, wir haben also ganz bewusst gesagt, wir gehen mal dieses Jahr aus den schleswig-holsteinischen Sommerferien raus. Mhm. Einfach weil sowohl meine liebe Frau als auch ich Kolleginnen haben, die Kinder im schulpflichtigen Alter haben, mhm. Dass man da also aus diesem Wettbewerb quasi raus ist, wer darf denn jetzt? Das funktioniert mehr oder minder gut, weil bei ihr dann natürlich so ein paar Sachen einfach zum Schuljahresbeginn auch losgehen, wie zum Beispiel Einschulungsgottesdienste oder dergleichen, mhm. Die man schlecht verschieben kann. Das heißt, mhm. Sie hat jetzt nicht 3 Wochen, sondern 2. Und ja, mein Gott, es ist so, wie es ist. Wie man es macht, ist es verkehrt. Da wollen wir nächstes Mal ein bisschen besser planen. Wir lernen ja immer noch, wie man Pastorin ist sozusagen. Mhm, und Fahrmann. Weil das dieses Jahr natürlich auch wieder eine ganz andere Situation ist, als vielleicht später, wenn man wieder mal ein bisschen reisen möchte und kann. Und ja, es geht ja erstmal im Wesentlichen darum, überhaupt Urlaub zu haben. Mhm. Und was man dann macht, ist ja die andere Geschichte. Mhm. Natürlich ist es als Pastorin noch ein bisschen was anderes. Du musst dann halt im Idealfall auch wirklich weg sein, weil wir ja im Prinzip in ihrem Büro wohnen sozusagen oder mhm. an ihrem Arbeitsplatz. Und das heißt, wenn sie hier ist, dann wird sie halt auch angesprochen. Und sei es nur, dass sie jemanden fragt, ja, wieso hast du denn keinen Gottesdienst, wenn du doch zu Hause bist? Das hatten wir also auch schon und das ist natürlich dann nicht Sinn der Sache. Ja. Deswegen ist es einfacher, wenn man weg ist und tatsächlich geht das ohne Pandemie deutlich einfacher. Aber dann kommt ja bei uns auch noch die Hundesituation dazu, dass wir halt sowieso nicht wirklich wegfahren dieses Jahr. Mhm. Mhm, ja, wir haben ja Anfang, wann war das? Im Juni haben wir ja eine Woche gehabt und da waren wir ja noch in den Ausläufern der hohen Inzidenzwerte und waren ja dadurch auch ein bisschen eingeschränkt. Dann kam die Zeit, wo man hätte weg können, da hatten wir aber jetzt keinen Urlaub und ich habe jetzt wieder Ende des Monats und ich bin aber auch noch am Überlegen, ob ich das mache, weil die Inzidenzwerte ja schon wieder steigen, ob ich dann überhaupt wegfahren soll und auch aus persönlichen Gründen, wir haben ja unser Pflegeperson zu Hause und da muss ich mal gucken, ob ich überhaupt weg kann. Ja. Aber ganz ehrlich, ich habe auch ein ganz komisches Gefühl. Ich weiß auch nicht, unser Sommer war jetzt auch ziemlich miserabel. Also die letzten Wochen, seitdem wir uns von der letzten Episode bis jetzt gesprochen haben, Wochenenden immer verregnet. Mhm. Unter der Woche ging es einigermaßen, aber sehr kühl bei uns gewesen. Also wir hatten noch gar keinen richtigen Sommer und ich bin überhaupt nicht auf Sommer und Sommerurlaub eingestellt. Mhm. Und Ende August ist ja auch schon fast wieder vorbei. Und jetzt bin ich noch am Überlegen, ob ich überhaupt wegfahre und wegfahren kann. Mal sehen, ob ich dann irgendwie in Urlaubsstimmung geraten könnte. Aber wenn, dann werde ich mit meinem Caddy wegfahren. Mein Herzallerliebster hat keinen Urlaub mehr. Und weil wir machen gerade Umbauarbeiten am Haus und hat den ganzen Urlaub für die Umbauarbeiten genommen. Unser Garten sieht aus wie so eine Kiesgrube, komplett umgegraben. Ja. Kein grünes Gras mehr, nichts mehr, alles Erde und Erdhaufen. Sehr gut. Und die Katzen freuen sich, dass es jetzt aussieht wie zu Hause im Klo. Oh, die sind total irritiert. Die sind total durch den Wind. Wenn du da ab und zu rausschaust, wenn dann so langsam die Bagger wieder Ruhe geben und die Handwerker vom Hof sind und dann kommen die Katzen so langsam raus und dann siehst du so, wie sie unter der Hecke durchschleichen und dann erstmal da sitzen und ganz fasziniert. Ups, was ist denn jetzt los? Ja, ja, ja. Sehr gut. Da war gestern noch kein Berg, dafür war da drüben einer. Ja, und warum ist das hier nicht mehr grün? Ja, genau. Ja. Mögen sie gar nicht. Also den Dreck und den Modder, den mögen sie gar nicht. Und dann hat es auch jedes Mal reingeregnet, weil auch wenn es tagsüber trocken war, nachts hat es definitiv geschüttet. Und dann waren die ganzen Kuhlen voller Wasser und das ist ja gar nichts, dieses lehmige, schlammige. Also lass dir das jetzt so. Ach so, meinst du? Naja, um das, du sagst ja immer, Katzenklo im Garten ist ja auch nicht geil. Ja, stimmt. Also. Könnten wir so lassen. Also wenn sie uns die Bagger hier lassen, dann machen wir das, weil das ist ein schönes Spielzeug, hat mein Herz allerliebster herausgefunden. Ja. Weißt du, so unterschiedliche Größen von Baggern und dann so eine komische Raupe und das macht schon Spaß, mit dem ein bisschen über den Garten zu heizen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn ich morgens am Frühstückstisch sitze, dann weiß ja nicht, was du dann immer so machst, ob du dann schon aufnahmefähig bist. Und Frühstücken und, hauptsächlich. Frühstücken? Ja. Ja, ich eher so nebenher. Ich bin da noch nicht so ansprechbar. Und dann habe ich immer das Handy in der Hand und dann scrolle ich halt mal so durch, was es Neues gibt, ob so E-Mails checken und so und unter anderem auch bei Twitter, was sich getan hat. Und da versauen mir manche Tweets so manchmal den Tag, weil ich dann mich so sehr in so einen Tweet verliere. Kennst du das Äffle und das Pferdle? Ja, also ich weiß, dass es die gibt, aber ich verstehe den Humor dahinter nicht, ehrlich gesagt. Echt? Nee. Also ich könnte mich jedes Mal wegschmeißen. Also Dialekt, ich verstehe ihn, ich kann jetzt nicht nachsprechen, weil es ist ja voll schwäbisch, aber ich finde den Humor, finde ich, sensationell. Diese trockene Art, wie die Sprüche loslassen, finde ich richtig gut. Und da war irgendwann vor ein, zwei Wochen, ist ein Tweet durchgegangen, da sagt also das Pferdle zum Äffle, guten Morgen, hast du gut geschlafen? Und da sagt das Äffle, im Liegen. Nee, wie hast du geschlafen? Und da sagt das Äffle, im Liegen. Und das finde ich, also ich kann mich da wegschmeißen, ich merke du nicht, okay. Geht Kannst so. Du hier einen Lacher einspielen? So? In der ja, Art? So ungefähr, okay. Okay. Das schneide ich raus, das nehme ich mir mit. Das hebe ich mir auf. Ja, nur zu. Aber der Witz an der ganzen Sache, ich habe dann hinterher angefangen zu überlegen, wie schläft denn ein Pferd? Im Stehen. Ja, denkste. Also ein Pferd schläft in der Regel sehr wenig, zwischen 3 bis 5 Stunden. Und ein Pferd hat 3 Arten zu schlafen. Das ist ein Dösen, das macht es im Stehen. Dann gibt es so einen leichten Schlaf, wo die Muskeln noch angespannt sind, das macht es auch noch im Stehen. Und das nächste ist dann das Liegen und das ist dann so eine Art, ja wie bei uns, ja dieses Schlafen, wo uns bei uns noch die Augen sich bewegen, wenn wir träumen. Und in diesen 3 Arten kann es eben schlafen und das tut es dann eben auch. Also es macht es beides, im Stehen und im Liegen. Aber im Liegen ja nur, wenn es sich wirklich wahnsinnig sicher fühlt. Das ist ja Fluchttier immanent, ne? Dass also dann die auch gerne dann zu zweit irgendwo sind und eins liegt und das andere steht. Wobei die trotzdem noch, obwohl sie diese Tiefschlafphase haben, trotzdem noch die Aufmerksamkeit haben, um wegrennen zu können. Aber sie müssen dann natürlich aufstehen und wegrennen. Genau. Und deswegen sind auch ältere Pferde, die legen sich dann nicht mehr hin, weil sie eben das nicht mehr so gut können, schnell aufspringen und wegrennen. Und das kann dann halt auch, weil das für sie eben auch ein erholsamer Schlaf ist, kann das für sie dann auch langsam auf die Gesundheit gehen, ältere Pferde, wenn die sich nicht hinlegen können, sondern demnach dann stehen bleiben, damit sie wegrennen können. Ja. Und nicht mehr in diese Tiefschlafphase kommen. Ja, und solche Sachen ist es halt, wenn ich das morgens habe und ich sehe da so einen Tweet, dann kommen mir eben diese Gedanken und dann quäle ich mich den ganzen Tag und irgendwann setze ich mich hin und google nach, wie eigentlich ein Pferd schläft und gehe dem hinterher. Was jetzt ja keiner weiß, in unserem Ablaufplan ist das ja ein Screenshot von diesem Tweet. Und darunter ist jemand, der sich Sorgen macht um seine kleine Katze, die mit 4 Monaten auf Sylt weggelaufen ist und die sie nicht finden kann. Und ich habe jetzt gedacht, dass das ein Tweet ist, der dich den ganzen Tag beschäftigt. Auch. Ach so. Das ist der zweite Tweet, der mich am gleichen Tag beschäftigt hat. Okay, na dann. Ich habe mir nämlich dann Gedanken darüber gemacht, wenn jemand Moment, eine Katze... darf ich ganz kurz, also ich find's wahnsinnig spannend, dass dich so ein offensichtlicher Witz den ganzen Tag beschäftigt. In der Form und in der Intensität. Das, also, finde ich, also, beeindruckend. Und vor allem, also, wenn ich ich scroll halt auch natürlich beim Frühstück meine Twitter-Timeline durch. Aber das kriege ich halt fast nicht mit. So, weißt du, ich scroll das so durch und dann kann es sein, dass meine Frau mich dann irgendwie ein paar Stunden später fragt, sag mal, hast du das und das gelesen? Ich sage, nö, okay, wüsste ich jetzt nicht. Und ich sage, und sagt sie, du hast es doch retweetet bei Twitter. Ich sage, ah, okay. Ja, eben. Ne, so, aber das, ja, mein Gott, ich habe dann, also ich bin dann ja noch müde, ich habe einen Podcast an. Und ne, so, eigentlich wäre es schlau, einfach nur vor sich hin zu starren. Aber mache ich halt nicht, weil so irgendwas musst du ja machen. Aber es wird, ich wüsste gar nicht, wann ich das letzte Mal länger als 4 Minuten über einen Tweet nachgedacht habe. Ja, aber was gibt dir denn Twitter? Ach, das sind ja auch ganz häufig Leute, die, mit denen ich mich so irgendwie verbunden fühle, von denen ich dann weiß, wie es ihnen geht oder sowas. Und das ja, sind aber halt, weißt du das, wenn jetzt solche Freunde jetzt irgendwas morgens, um wenn du aufstehst, viel zu früh Dienst oder später, wenn die irgendwann einen Tweet absetzen, nimmst du den dann auch nicht auf oder wie läuft das denn? Also es kommt natürlich so drauf an. Also klar nehme ich das wahr, ich lese das ja, ich scroll es ja nicht einfach nur weg. Aber es sind halt auch einfach Sachen, wo ich in dem Moment vielleicht auch einfach keine Meinung habe. Wenn jetzt irgendwie jemand schreibt so, oh, mir ist ein Bonbon runtergefallen, da muss ich mich nicht weiter mit beschäftigen. Und vor allem muss ich mich nicht damit beschäftigen, wenn irgendwie ein Witz-Account irgendwie sowas postet wie, wie hast du geschlafen im Liegen? So, weißt du, das ist halt sowas, das nehme ich wahr und vielleicht stoße ich dann ruckartig Luft durch die Nase aus und bin irgendwie amüsiert, aber wahrscheinlich eher nicht. Echt jetzt? Okay. Das vor allen Dingen bin ich dann nicht den ganzen Tag damit beschäftigt, rauszufinden, wie Pferde schlafen. Also wirklich echt nicht. Ich finde das spannend gerade. Okay, dann machen wir den nächsten, den zweiten, den ich dann gleich drunter gepostet habe in unserer To-Do-Liste. Ja. Da hat nämlich jemand einen Tweet abgesetzt, dass seine Katze verloren gegangen ist. 4 Monate alt und das Witzige in diesem Fall fand ich auf Sylt. Ja. Und dann habe ich das Arbeiten angefangen im Kopf, weil ich nämlich gedacht habe, okay, da geht eine Katze auf einer Insel verloren. Allzu weit ist die ja vielleicht nicht gekommen. Oder ist sie vielleicht doch gekommen? Wie könnte die denn von der Insel runterkommen? Hat die jemand eingepackt, weil sie so süß ist und hat sie in die Tasche gesteckt und mitgenommen? Naja, also klar, natürlich geht sowas. Aber also Sylt hat ja diesen den legendären Bahndamm, den Hindenburgdamm. Das ist ja die 1A-Landverbindung für ein Tier, das irgendwie von Insel auf Festland wechseln möchte. Aber das wird sie ja wahrscheinlich nicht tun. Also eine 4 Monate alte Katze, die läuft halt vielleicht irgendwie 2 Gärten weiter und da nimmt sie dann erstmal jemand in Obhut und sagt, oh Mensch, mir ist eine Katze zugelaufen und wird sich da vielleicht auch nicht weiter drum kümmern oder vielleicht dann irgendwann im Tierheim anrufen. Jetzt hat aber so eine Insel auf vier Seiten Wasser. Kann da der Katze etwas passiert sein, weil die vielleicht so nah ans Wasser gekommen ist? Können Tiere da ersaufen auf der Insel? Natürlich. Aber also die meisten, es gibt ja sehr wenig Tiere, die nicht schwimmen können. Das Einzige ist halt die Brandung, die für Probleme sorgen kann. Aber ich glaube so, eine Katze würde wahrscheinlich jetzt nicht am Strand ins Wasser laufen. So, das heißt also, und ich glaube auch nicht, dass eine Katze so nah an die Wasserkante rangeht, dass eine große Welle sie packen und mit rausschwemmen würde. Weil dann ja bis dahin, da hat sie ja schon mal feuchte Pfoten, mag sie ja nicht. So ist wie bei dir im Garten, so vom Untergrund her. Oder so. Weiter, gibt es auf Sylt vielleicht irgendwelche Tiere, die kleine Katzen fressen würden, zum Beispiel Füchse oder Dachse oder keine Ahnung? Mit Sicherheit gibt es da Füchse. Es werden auch immer mal wieder Schafe durch wildernde Hunde gerissen, kommt auch vor. Wobei, ja, also natürlich, klar kann das sein, dass da irgendwie ein Hund frei rumläuft und denkt sich, Katze, töten. Sicher. Aber ein Hund? Ja, na klar. Okay. Es gibt also diese Feindschaft zwischen Hunden und Katzen, woher auch immer die kommt, die ist ja da. Und wenn du einen Hund dabei hast, der eine Katze sieht, dann ist es besser, wenn du den Hund an der Leine hast oder wenn die Katze schnell auf dem Baum ist. Aber die Konsequenz, wenn ein Hund kann, dann wird er eine Katze nehmen und so lange schütteln, bis das Rückgrat bricht. Okay. So. Da gibt es auch keine 2 Meinungen. Okay. Außer vielleicht der Hund ist mit der Katze aufgewachsen, bliblablo, die Katze ist größer als der Hund, was weiß ich, da gibt es ja noch immer irgendwelche Ausnahmen, aber so der Regelfall ist halt, der Hund wird mutmaßlich gewinnen. Ja, siehst du, da hat so ein Tweet doch eine Diskussion hier ausgelöst. Ja, die Frage ist, warum? Das sind halt auch so Sachen, so wenn ich so einen Tweet jetzt lesen würde, gibt es im Prinzip 2 Möglichkeiten. Das eine ist, ich kenne die Person und habe irgendwie Mitleid, weil sie sich Sorgen macht. Die andere, und das ist eigentlich die hauptsächlich passiert, ich kenne die Person nicht wirklich genau Und das ist in einer Gegend passiert, wo ich nicht bin. Da kann ich also nichts tun. Also du würdest nicht mal retweeten, weil du davon ausgehen kannst, dass irgendjemand auf Sylt dich in seiner Liste hat und dir folgt und ja. dadurch jetzt aufmerksam wird? Oder ich weiß zumindest, dass es eine Person gibt, die auf Sylt wohnt, die mir bei Twitter folgt. Kenne ich nicht persönlich, aber vielleicht wäre das hilfreich. Insofern würde ich jetzt, also List auf Sylt würde ich wahrscheinlich retweeten. Aber sowas wie, keine Ahnung, Bensersiel oder Berlin, na gut, in Berlin habe ich auch Leute aus der Timeline, aber was weiß ich, Hannover, so, da kenne ich halt keinen. Katzenfisch. Ja, verdammt. Aber also verstehst du, wie ich meine? Irgendwo. Nee, jetzt ja, nicht mehr. Ja, doch. Also, keine Ahnung, irgendwo in Ostwestfalen-Lippe. So, da kenne ich niemanden. Weiß ich nicht, dass mir da irgendjemand folgt auf Twitter. Also, wenn da eine Katze wegläuft, dann tut es mir leid, kann ich nicht mit Reichweite dienen. Ja, das ist ja dann auch nicht interessant, weil das keine Insel ist. Da würde ich mir jetzt auch keine Gedanken drüber machen. Naja, und auf den meisten anderen Inseln im Vergleich zu Sylt würde ich mir auch überhaupt gar keine Gedanken machen, weil die dann wirklich nicht weit kommt. Da gibt es halt keine Landverbindung. Mhm. So, weißt du, wenn jetzt irgendwie auf Hoge eine Katze wegläuft, dann ist es halt so. Was ist das für eine Landverbindung? Da ist doch eigentlich nur eine Schiene, oder? Ist da auch ein Weg nebenan? Nee, da ist schon so ein Bahndamm. Der hat natürlich muss eine gewisse Breite haben. Also ist rechts und links natürlich irgendwie Wiese und diese Deckschicht da aus Steinen. Und rechts davon, also in Fahrtrichtung zur Insel auf der rechten Seite, ist so ein Rettungsweg für Notfälle. Ne? Also wenn jetzt irgendwie auf der Strecke der Zug liegen bleibt, die Lok fängt an zu brennen, die Leute müssen da raus. Dass Feuerwehr und Rettungsdienst da halt irgendwie hinfahren können. Beziehungsweise auch wenn auf Sylt jetzt irgendwie was Größeres ist, dann kann man natürlich darüber auch ein Großaufgebot von Rettungskräften zur Insel schicken. Die müssen dann nicht mit dem Schiff oder mit dem Zug übersetzen. Okay, das wusste ich gar nicht. Also das ist nicht, kommt eigentlich so gut wie nie vor, aber man könnte. Aber ist eine geteerte Straße oder ist das ein Schotterweg? Ja, oder das ist eine geteerte Straße. Okay. Man könnte ja auch so eine Art Wildwechsel, habt ihr. Ja klar, haben wir Wild, hallo. Ja, in den Felder, genau. Ich habe gerade überlegt, kein Wald, kein Wild, aber ja, stimmt. Ja. Wir haben auch Hasen beispielsweise und Füchse. Ach. Ja, es gibt sogar Wölfe hier. Ja, ich hatte mir an das große Viehzeug gedacht mit es Hörnern gibt und auch so. Auch Wildschweine hier. Und die schwimmen ja auch, das hatten wir auch mehrfach, dass ein Schwein durch die Lübecker Bucht geschwommen ist. Ja, haben sie dieses Sommerloch auch schon wieder verteilt, diese Bilder. Genau. Ist auch schon wieder durchgegangen, ja. Ein ganz anderes Sommerloch hat in München zu Streit geführt. Auf dem Viktualienmarkt in München hat ein Mann eine Leberkässemmel bestellt und die Frau hat, obwohl er darauf bestanden hat, dass er mittelscharfen Senf bekommt, hat sie süßen Senf drauf geschmiert. Frechheit. Allein schon ist das eklig, aber gut. Kann ja sein, dass man das so in München macht, auf dem Viktualienmarkt. Aber das mochte er nicht. Und er hat dann auch behauptet, er verträgt ihn auch nicht. Jedenfalls wollte er das wieder, also er wollte diese Semmel nicht entgegennehmen. Und da hat die Frau den süßen Senf wieder runtergekratzt und hat dann den scharfen Senf drauf gemacht. Und da hat er sich auch geweigert, diese Semmel entgegenzunehmen, weil er gesagt hat, nee, er verträgt das Zeug nicht. Er will das nicht und er will eine neue Semmel haben. Und das ist so weit eskaliert, dass der Mann dann auch die Polizei eingeschaltet hat. Und die hat sich dafür aber nicht zuständig gefühlt. Herrje. Ja, und darüber wollte ich mit dir reden. Wie isst du deine Leberkässemmel? Gar nicht. Du isst kein Leberkäse. Tatsächlich, ja, ich mag Leberkäse total gerne. Ich finde Leberkäse super, nur kriegst halt hier keinen guten. Das stimmt, richtig. Es gibt halt in Heide, wo mein Büro ist, wenn ich da mal hinfahre, dann gäbe es in einem Supermarkt einen Bäcker, der auch Leberkässemmeln anbietet. Die halt hier nicht Leberkässemmeln heißen, logischerweise. Aber da siehst du halt schon aus 10 Meter Entfernung, dieser arme Leberkäse, der liegt im Zweifelsfall schon 1,5 Tage unter der Wärmelampe. Und da, nein, also echt nicht. So, weißt du? Und als ich in Koblenz gewohnt habe, das war fantastisch. Wir hatten, da gibt es den Globus-Supermarkt, die haben richtig, da läuft mir gleich das Wasser im Mund zusammen, die haben in der Koblenzer Innenstadtfiliale gibt es richtig einen Stand vor dem Eingang, wo LKW verkauft wird, Leberkäswecke heißt das da. Und das ist total großartig. Chris, also ein Brötchen, 4 cm Leberkäse drauf, oben und unten Senf, Rock'n'Roll. Total geil. War immer die beste Mittagspause der Stadt. Und was für Senf? Da gab es ausschließlich mittelscharfen. So, da wurde auch nicht drüber diskutiert. Ich persönlich bin ein großer Freund von süßem Senf und ich habe auch schon Leberkäse mit süßem Senf gegessen, fand ich jetzt auch nicht unlecker. Okay. Ist jetzt, also ich glaube, ich, glaub, ich habe da gar keine echte Vorliebe für, wo ich jetzt sagen würde, es muss auf jeden Fall der oder dieser Senf sein, sondern nö, das geht für mich beides, glaube ich. Okay. Also wie gesagt, das Hauptaugenmerk liegt natürlich auf dem Leberkäse, der muss halt einigermaßen frisch und saftig sein und warm vor allem, ganz wichtig. Und dann ist das lecker. Mhm. Ja. Okay. Also ich mag gar keinen Senf drauf, weil ich, also wenn der Leberkäse schmeckt, dann brauche ich keinen Senf, weil dann schmeckt der Leberkäse. Da brauche ich dann das Ganze nicht mit Senf. Ist das wie Pommes auf der Mayo oder andersrum, wie Mayo auf der Pommes? Naja, Pommes schmeckt Pommes. Pommes ist Kartoffel, fertig. Naja. Kartoffel und Fett. Aber Leberkäse hat ja einen sehr intensiven Eigengeschmack. Naja, und wenn der richtig gut ist, dann brauche ich keinen Senf dazu. Höchstens ein klitzekleines Tröpfchen, aber das kriegen die hinter der Theke immer nicht hin, wie weil Gewürz. Die machen dann immer zack. Hätte ich jetzt gesagt. Ja, aber ein gutes Steak braucht auch keinen. Da tust du auch Pfeffer und Salz drauf. Ja, das schon, das stimmt. Siehste. Aber keine Barbecue-Soße. Er tränkt nicht in irgendwelchen Ketchup oder so. Richtig. Ketchup zum Beispiel. Ketchup auf Steak, das finde ich so widerlich. Ja. Das ist. Es gibt Leute, die da drauf stehen, die mögen das. Hm. Was ich zum Beispiel auch überhaupt gar nicht mag, wo wir gerade irgendwie bei Soßen sind, ist dieser Trend, weißt du, wenn du beim Bäcker dir irgendein belegtes Brötchen kaufst, dann kannst du sicher sein, dass immer Remoulade drunter ist. Ja, das ist richtig. Auch und gerade beim Käsebrötchen. Ich könnte wahnsinnig werden. Wenn ich mich schon mit Remoulade eingesaut habe, weil ich ein Käsebrötchen gegessen habe, das ist wirklich widerlich. Ja, wobei es das Ganze noch eine gewisse Feuchtigkeit gibt, wenn das so richtig trockener Käse drauf ist. Irgendwie da kannst du auch Butter nehmen. Ja, das ist vielleicht so, ja, warum machen sie das nicht? Ja, weil wahrscheinlich, weil Remoulade günstiger ist. Ja, wahrscheinlich. Also ich weiß, dass es beim Bäcker, also ich habe ja mal für einen Bäcker sowas ähnliches wie Öffentlichkeitsarbeit gemacht und die hatten etwas, das nannten die Melange. Das ist eine Mischung aus Butter und Margarine, so um halt die Eigenschaften zu haben, aber eben nicht so, er sagte, nicht so einen ganz starken Buttergeschmack. Ich habe immer für mich persönlich vermutet, dass es da auch ums Geld geht, weil Butter auch ein bisschen günstiger, teurer ist als Margarine, aber keine Ahnung. Das haben die benutzt, aber ich nehme das also gerade bei den großen Bäckereiketten immer mehr wahr, dass da Remoulade zum Einsatz kommt. Das ist einfach widerlich auf Käsebrot. Ich meine, Remoulade kannst du, finde ich, bei manchen Wurstsorten gut haben, aber im Wesentlichen doch eigentlich eher zu, meinetwegen noch Ei und Fisch. Aber ansonsten hat Marmelade doch nichts irgendwo, gerade auf dem Brötchen, weiß ich nicht. Also Wurst würde ich dir jetzt widersprechen. Käse noch eher als Ja, das ist aber schon so die liberalere Variante von, das würde ich noch durchgehen lassen, aber zu Käse passt es halt überhaupt nicht. Findest du? Nee, gar kein Stück. Also wenn so vor allem nicht in den Mengen. Auch. Was ist denn trockener Käse für dich? Ja, halt Schnittkäse. Also wenn ich denke, wie manchmal da die Scheibe Käse schon den ganzen Tag drauf liegt und da Ach schon so. die Seiten sich hochkringelt und so, wenn da eine Mayonnaise drunter ist und ein bisschen Feuchtigkeit reinbringt, dann schon eher. Also jetzt beim Camembertbrötchen oder so nicht, auf keinen Fall. Das ist, der hat ja auch selber sehr viel Feuchtigkeit und Fett. Aber jetzt so ein, keine Ahnung, Käsebrötchen, wo noch eine Tomate drauf liegt und dann noch drunter Remoulade, würde ich jetzt eher akzeptieren als jetzt zum Beispiel bei einer Wurst. Da kann ich es mir gar nicht vorstellen. Ja, wie gesagt, also so eine Putenbrustaufschnitt beispielsweise, Remoulade, supergeil. Okay. So. Aber andere Bäckergeschichte übrigens. Ich habe heute Morgen festgestellt, dass ich bin gestern aus dem Urlaub zurückgekommen. Nee, vorgestern. Aber gestern habe ich nicht gefrühstückt. Heute Morgen wollte ich frühstücken, es war nichts im Haus. Also habe ich gedacht, fahre ich schnell zum Laden und kaufe mir was. Und hatte dann aber so einen großen Hunger, dass ich zur Bäckertheke gegangen bin. Und da lagen wahnsinnig appetitlich Mettbrötchen. Ich bin ein Riesenfan von Mettbrötchen. Wir haben da schon drüber gesprochen. Du magst sie nicht, ist in Ordnung. Ach so. Ja, gut, umso besser. Also ich bin Fan von Mettbrötchen, gehe also zur Bäckerei-Fachverkäuferin. Es war kurz nach sieben und sage, guten Tag, ich hätte gern ein normales Brötchen mit Zwiebel, Mett und Butter drunter. Dann guckt sie mich an und war gerade irgendwas am Aufräumen, sagte, es ist jetzt gerade nicht möglich, wir haben hier die halben. Sag ich, okay, dann nehme ich das, was möglich ist. Zwiebelmett ist wichtig. Und dann packt sie mir doch tatsächlich nur ein halbes Brötchen ein, wo ich doch ursprünglich ein ganzes bestellt habe. Also sie hätte ja dann auch einfach zwei Hälften nehmen können. Und da musste ich wirklich nachfragen und sie hat dabei schon die Augen verdreht. Ich war empört. Okay, erklär mal jemanden, der keine Ahnung von halben Mettbrötchen hat, warum du empört warst. Es geht gar nicht darum, dass es, ich wollte halt einfach ein ganzes Brötchen haben mit Zwiebelmett drauf. Mhm. Und sie sagt, ich habe jetzt, also ich interpretiere das so, weil sie sagt, das ist jetzt gerade nicht möglich, interpretiere ich, dass sie sagt, ich habe jetzt gerade nicht die Zeit, Ihnen ein Brötchen aufzuschneiden und das frisch zu schmieren. Ich habe hier aber fertige halbe vorbereitet, da können Sie was von haben. Mhm. So, und dann sage ich, okay, bitte, dann halt halbe. Und jetzt hatte ich ja vorher schon gesagt, ich möchte ein komplettes Brötchen haben. Warum sie mir dann nur eine Hälfte einpackt, die, also es lagen schon 5 oder 6 halbe fertig geschmierte Zwiebelmettbrötchen da. Sie hätte einfach zwei Hälften nehmen können, hat sie aber nicht gemacht. Und das Schwierige ist dann, dass ich, also dass ich dann sage, ich würde dann schon gerne zwei haben, weil ich ja ursprünglich mal ein ganzes Brötchen essen wollte. Und sie dann die Augen verdreht und sagt so, oh, ja, weil sie das halt nun das eine schon in der Tüte hatte und da wohl kein zweites mehr reinpasste, was weiß ich. Sie hätte meinetwegen auch einfach zwei zusammenklappen können. Hat sie auch nicht gemacht. Mhm. Habe ich aber auch nicht gesagt. Mhm. So. Also ich war kurz davor, die Polizei zu rufen. Okay, wie schlafen nochmal die Pferde? Okay, du bist halt so heute leicht eskaliert beim Brötchen. Nein, nicht, also ich neige überhaupt nicht zur Eskalation, schon gar nicht wegen solchen Kleinigkeiten. Aber es ist halt so. Zum Augenrollen. Ja, richtig. So, da hatte ich dann schon, da hatte ich eigentlich schon für einen Tag keine Lust mehr. Hat es wenigstens geschmeckt? Es war super lecker, ohne Frage, ja klar. Hatte ich auch ewig nicht mehr. Okay. Insofern war es nochmal besser. Aber einfach so dieses, ich fand diese ganze, ich war mit der Gesamtsituation unzufrieden. Okay. Tröstet es dich, wenn ich dir sage, dass es hier unten bei uns gar keine Mettbrötchen gibt und du hier ziemlich aufgeschmissen wärst, wenn du hier leben würdest? Aber ihr habt Leberkässemmeln. Das stimmt, mit und ohne Senf. Bitteschön. Ja. Also weißt du, es gibt, also man muss ja einfach das nehmen, was regional möglich ist. So, oh ja. Wie auch, ne, so, als ich in Nürnberg gearbeitet habe, ich war ein Riesenfan von Butterbrezen mit Salz. Fantastisch. Mhm. Gibt's hier nicht. Ich habe tatsächlich, als ich nach Schleswig-Holstein gezogen bin, kam ich an so einen Brezelstand. Ich weiß gar nicht mehr wo. Keine Ahnung. Kann auch gewesen sein, dass es in Koblenz war. Ist auch scheißegal. Ich war irgendwann, nachdem ich nicht mehr in Bayern wohnte, kam ich zu einem Brezelstand und ich sagte, ich hätte gern eine Brezel mit Butter. Und da guckte er mich an und sagt, wie mit Butter? Ich sage, ja, Brezel aufschneiden, Butter rein, wieder zu, lecker. Gibt's hier nicht. Ach was, warum denn sowas? Ist doch Quatsch. Zitat, ist doch Quatsch. Die wusste nicht, was gut ist. Punkt. Das stimmt allerdings. Also eine richtig leckere Butterbrezel, das ist schon was Feines. Fantastisch. Das ist schon richtig, ja. Ja. Ach ja, ich muss doch in Urlaub fahren und Anne zu euch hochkommen und mal wieder Fisch essen, weil das ist immer das, worauf ich mich riesig freue, weil das haben wir ja natürlich hier unten nur begrenzt. Ja, wobei, da muss man ja auch immer gucken, ne? Also ich finde immer so die Touristen super, die kommen dann hierher und dann gehen die lecker in ein Fischrestaurant und dann bestellen die Lachs. Lachs, genau. Oder denke ich mir so, okay Leute, so, ja, aber man kriegt ihn ja hier so frisch. Nein, der ist genauso tief gekühlt. Ja gut, aber wenn du dann weiter denkst, die Krabben werden auch erst nach Marokko verschifft und gepult und wieder zurückgenommen. Also die sind auch nicht mehr so. Nö, aber da gelten sie halt lebensmittelrechtlich immer noch als frisch. So, ja. Aber man kann die ja auch direkt vom Futter kaufen. Es gibt auch Restaurants, die selber noch poolen. Das durchaus, das kostet dann halt, das ist einfach so, das will man dann auch nicht mehr. Aber man könnte halt auch einfach heimischen Fisch essen. Scholle, ja, Matthias, natürlich. Aber man Gering. Kann überhaupt bei euch Fisch essen. Das ist ja das Schöne. Bei uns hier unten, da musst du danach suchen. Dass du irgendwo in einem Restaurant Fisch kriegst, das ist ja das Problem. Ja, dann kriegst du halt irgendwo Karpfen oder Forelle oder sowas, ne? Karpfen, nein, auch nicht so. Forelle, ja, schon eher. Fällchen und sowas, Bodenseefällchen könnten wir auch. Aber du musst danach suchen. Hier gibt es keine Ahnung, du hast ja keine Fischläden. Kultur so. Ja. Ja, also ja. Du hast irgendwo in einem Supermarkt eine kleine Ecke, wo halt das eingefrorene Zeug, das ja auch in Ordnung ist. Aber du kannst jetzt nicht irgendwo, wenn du zum Imbiss gehst, dann kriegst du halt deine Currywurst, aber du kriegst nicht dein Fischbrötchen. Das ist halt das. Ja gut, aber das gibt's dann tatsächlich hier auch nicht immer. Ach. Also das ist beispielsweise, ich habe ja lange in Kiel gewohnt, also vergleichsweise lange für meine Verhältnisse. Und da gab's einfach Ewigkeiten kein Fischrestaurant. Und da hat mir mal ein Gastronom gesagt, das lohnt sich nicht. Wenn du ein reines Fischrestaurant machst, dann gibt's halt Leute, die sagen so, ach Mensch, also er sagt, man kriegt immer mal wieder Anfragen, so Mensch, warum gibt's denn hier kein Fischrestaurant? Es wäre so toll, wenn es hier Fisch gäbe. So, gibt doch hier so viel und die Sprotten und bibabo. Und dann machst du ein Fischrestaurant auf und dann kommt keiner, weil den Leuten dann doch einfällt, dass ja Tante Ingeborg gar keinen Fisch mag und Tochter ist Vegetarierin und die so, und dann wäre man doch der Einzige, der Fisch esse und dann braucht man ja gar nicht mehr losgehen. Und tatsächlich gibt es in Kiel gefühlt erst seit ein paar Jahren direkt an der Förde so ein Fischimbiss, wo man zumindest so ein Fischbrötchen dann bekommt. Das ist echt schwierig, in Kiel Fisch zu essen. Ach was, okay. Naja. Also hier in Husum null Problem, ne? So überhaupt kein Thema an jeder Ecke. Aber also in Kiel war das echt schwierig. Ich bin dann immer nach Laboe rausgefahren. Das war immer ganz schön. Ich habe mich dann in Kiel am Hauptbahnhof in die Fördefähre gesetzt, bin nach Laboe geschippert, ungefähr eine Stunde gedauert, habe dann da am Hafen meinen Backfisch gegessen und dann bin ich mit der nächsten Fähre wieder zurück. Fantastisch, wie ein kleiner Urlaub. Okay. Ja, das ist ungefähr so wie der italienische Pizzabäcker, der jammert, dass er keine Leber machen darf. Wir haben mal bei einer Pizzeria, ja, wir waren in einer Pizzeria und haben halt mitgekriegt, dass die Leute um uns herum dauernd halt Pizza bestellt haben und Nudeln und keine Spaghetti und sowas. Und der hat die ganze Zeit mit seiner Leber die angepriesen. Wunderbare Leber, Gericht des Tages, Leber ganz frisch gemacht und. Und wir haben uns so drüber amüsiert, dass der immer seine Leber angepriesen hat, dass er, als er an unseren Tisch kam, ich ihn gefragt habe, was er eigentlich mit seiner Leber hat, ob die weg muss oder was. Und da hat er gesagt, er ist Pizzabäcker und er kann immer nur Pizza und Spaghetti verkaufen, aber keiner weiß, wie toll er Leber machen kann. Oh. Und er hat halt gesagt, ja, wenn du eine Pizzeria hast, die Leute kommen zum Pizzaessen und zum Spaghetti-Essen. Aber so richtig mal die andere italienische Küche, wo man halt auch mal zeigen kann, dass man lecker Leber mit irgendwelchen italienischen Gewürzen machen kann. Das verlangt nie jemand. Und jetzt hat er so schöne, frische Leber und keiner will seine Leber haben. Och, das habe ich mir dann auch gedacht. Es ist ja eigentlich so, gell? Wenn man zum Italiener geht, freut man sich auf eine schöne Pizza. Aber ich würde jetzt auch nicht unbedingt irgendein Fleischgericht jetzt bestellen, so großartig. Ja, genauso wie du halt beim Griechen aber auch immer erwartest, dass es da halt Fleisch in rauen Mengen gibt. Ja. Und die griechische Küche ist ja eigentlich eine ganz andere, wo es auch ganz viel tolle Gemüsegerichte und sowas gibt. Ja. Wird aber auch wenig angeboten beim Griechen, finde ich. Naja, das ist halt Angebot und Nachfrage, ne? Also dein Pizzabäcker, der wird sich halt zweimal überlegen, ob er nochmal frische Leber kauft. Das stimmt. Wenn er das Ding nicht los wird und stattdessen halt dann lieber weiter auf Pizza setzen. Tja. Naja, gut. Ein weiter Weg von der Leberkässemmel zum Pizzabäcker. Das stimmt. Aber es war interessant zu hören, welche Angewohnheiten du so hast mit deinem Mettbrötchen. Wir haben einen Hinweis bekommen vom Westkirchen-Andi auf einen Mann, der in Witten, das ist in NRW, ein kleines Malheur hatte, nennen wir es mal so. Der hat nämlich sein Auto getankt, was erstmal jetzt relativ unproblematisch war. Die Schwierigkeit war allerdings, dass er versehentlich Super statt Diesel getankt hatte. Und dann hat er sich gedacht, das ist gefährlich für das Auto, und da hat er durchaus recht. Und er hat dann sein Auto zum Staubsaugerautomaten der Tankstelle geschoben und hat dann es irgendwie geschafft, diesen Schlauch in den Tankstutzen zu schieben und das Gerät eingeschaltet, um das Benzin daraus abzusaugen. Und das führte natürlich, ich möchte fast sagen, automatisch zu einer Explosion. Eine seiner Begleiterinnen hat sich dabei Verbrennungen zugezogen, der Staubsaugerautomat wurde beschädigt und ein Zeuge hat diesen Mann dann angesprochen und Hilfe angeboten und er hat dann gesagt, er würde erstmal seine Begleitung ins Krankenhaus bringen und dann wiederkommen, ist dann mit dem Mercedes weggefahren und nicht wieder zurückgekommen. Okay. Also hat erstmal eine Explosion verursacht und ist dann wieder, ist dann abgehauen. Ob das Auto jetzt diese Geschichte beschädigt oder generell überlebt hat, ist nicht überliefert. Aber es würde, rein theoretisch würde es ja noch fahren, oder? Bis es halt dann irgendwann mal, ja, keine Ahnung, aber nicht allzu lange. Ja, ja, das, also das, ich habe das, ich kenne mich nicht aus mit Automechaniker-Sachen. Aber also was ich weiß, ist, dass das echt schlecht für den Motor ist und dass der Motor davon kaputt gehen kann. Mhm. Und zwar in beide Richtungen. Ne? Also ob du jetzt einen Diesel mit Benzin betankst oder andersrum, ist dabei, soweit ich weiß, egal. Okay. Also mein Verständnis zumindest davon, ob das jetzt stimmt, das wird uns dann irgendjemand in den Kommentaren oder bei Twitter mitteilen. Aber es ist auf jeden Fall ein Risiko für den Motor. Also deswegen gibt es auch an den Tankstellen spezielle Absaugmöglichkeiten. Ne? Also du kannst ja, das kommt ja durchaus regelmäßig vor, dass Leute das falsche, den falschen Treibstoff in ihre Karre schütten, weil es vielleicht, keine Ahnung, ne, sie haben jetzt ein neues Auto oder ein anderes, oder sie haben Mietwagen, sind das nicht gewöhnt, dass sie auf einmal Diesel brauchen, haben da Benzin reingeschüttet, bla bla bla. Und dann kannst du halt zur Tankstelle gehen, kannst sagen, mir ist da was Dummes passiert. Und dann haben die halt einen Spezialstaubsauger. Ach, und der kein Staubsauger ist, sondern eben speziell dafür ist, Benzin wieder abzusaugen. Ja, und dann kannst du, ja, ja. Oh, okay. Ja, ja. Also das ersetzt auch nicht den Besuch in der Werkstatt, wo das dann professionell gemacht wird und wo dann im Zweifelsfall eben auch noch Reststoffe rausgeholt werden. Aber du kannst halt schon mal, wenn du jetzt halt irgendwie, keine Ahnung, hast einen 70-Liter-Tank und hast da irgendwie den halb voll gemacht mit Benzin, bevor du es gemerkt hast, dann kannst du halt da schon mal eine große Menge rausholen, Diesel draufschütten beispielsweise, und dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. Ja, aber dann, das würde ich ja trotzdem nicht machen, wenn ich dann danach sowieso in die Werkstatt muss und das umständlich raussaugen lassen muss. Also, aber dann kannst du halt schon mal für den Moment, kannst du dann halt zumindest für die Fahrt bis zur Werkstatt würde es dann reichen. Ne? Du musst dann halt nicht abschleppen lassen oder irgend sowas. Ja, aber bis dahin kann ich ja sonst was da anstellen mit dem Motor. Klar. Okay. Also der Diesel, wie heißt das? Wie heißt denn der? Tankstutzen. Tankstutzen, der Diesel-Tankstutzen passt nicht in einen Benzin-Tankstutzenloch rein. Nee. Ach. Habe ich gehört. Ich spreche hier nicht aus eigener Erfahrung. Na, das hängt wahrscheinlich sehr stark mit dem Modell zusammen, was für ein Auto du fährst. Also mein erstes Auto, ein Fiat Panda von 1981 war es, glaube ich, da hätte ich irgendwie einen Gartenschlauch reinhängen können. Das war einfach so ein 3 cm Öffnung, da konntest du auch durchgucken bis in den Tank. So, das war dem Ding komplett egal, was ich da für einen Tankstutzen reingesteckt habe. Jetzt bei unserem Passat, da kann ich mir schon vorstellen, dass da irgendwie es Unterschiede gibt, weil der schließt dann doch ziemlich dicht ab. Ja, also bei mir hat es nicht funktioniert. Ich habe reingesteckt mehrmals und es hat jedes Mal nicht funktioniert, dass das Ding reinging. Und dann habe ich Gott sei Dank gesehen, dass das auch nicht funktionieren kann, weil es der falsche Stutzen war. Weil wir nämlich vom Urlaub zurückgekommen sind und ich habe zwar beim Fahrzeug von meinem Herzallerliebsten, was ein Diesel ist, nicht tanken müssen, aber ich habe halt die ganze Zeit, wenn wir irgendwo lang gefahren sind, immer auf die Dieselpreise geguckt. Hm. Und wenn wir irgendwo tanken mussten, hat er gesagt, guck mal, wo die nächste Tankstelle ist. Und dann habe ich halt auch gleich die Dieselpreise auf clevertanken.de nachgeschaut. Und jedes Mal nur Diesel, Diesel, Diesel, Diesel. Und dann bin ich halt nach dem Urlaub zur Tankstelle gefahren, habe mein Auto dabei gehabt und war dann halt auch schon so fixiert auf Diesel, Diesel, Diesel, dass ich dann den Dieseltankstutzen nehmen wollte. Und der hat eben nicht bei mir reingepasst und dadurch ist das dann verhindert worden. Ach so, und dein Herzallerliebster fährt einen Diesel und deswegen hast du die Preise geguckt. Ah, okay. Genau. Ich habe mich jetzt schon gerade, ja, alles klar, okay. Ja, Und ich war ein Benziner und dann war ich so fokussiert nach dem Urlaub, dass ich mal nach Diesel gucken muss, dass ich dann an der Zapfsäule stand und auch den Dieselhahn genommen habe. Und ja, Glück gehabt. Ja. Dann muss der sich ja richtig angestrengt haben, um seinen Mercedes zu betanken. Ja, da war es aber, glaube ich, umgekehrt, oder? Der wollte, nicht mit Diesel, sondern Superkraftstoff, ja. Der hat der wollte in einen Dieseltank, wollte er super reinschütten. Ja. Vielleicht ist es da andersrum, aber wieso? Das ist in die eine Richtung kleiner, in die andere Richtung größer, gibt ja auch irgendwie keinen Sinn. Und ich habe mal irgendwo gehört, dass das in die eine Richtung nicht so schlimm wäre wie in die andere Richtung. Soviel ich weiß, kann man in einen Diesel auch Benzin tanken. Es würde dann aber irgendwann das Auto nur noch halbtourig fahren oder so. Aber das ist wieder, das ist jetzt meine falsche. Benzin statt Diesel getankt. Aha. Soll man auf jeden Fall nicht anlassen, sondern das Gemisch aus dem Tank abpumpen. Das schreibt der ADAC. Und wenn man den Wagen schon mal angemacht hat, dann kann es sein, dass man eine ziemlich teure Reparatur bekommt, weil dann das gesamte Einspritzsystem, die Kraftstoffleitung und der Tank ausgetauscht werden müssen. Weil sich dann nämlich Späne im Kraftstoffsystem gebildet haben können. Das war jetzt weit verbreitet ist der Irrglaube, dass etwas Benzin im Diesel nicht schadet. Das gilt heute nicht mehr. Okay. Und wenn es sich um ein älteres Dieselfahrzeug handelt, dann sind einige wenige Liter Benzin zusammen mit einer Dieselrestmenge meistens nicht schädlich. Mhm. Aber bei den neueren gibt es Probleme. Genau, richtig. Ich lege mal gleich einen Link an in unseren Notizen zur Sendung. Dann können wir das nämlich servicemäßig gleich mit verlinken. Denn wir sind ja auch der HörerInnenbildung verpflichtet. Also auf eine Art. Auf eine Art, ja genau. Wie läuft es eigentlich bei euch oben mit den Maskenleuten? Laufen die Leute anständig damit rum oder hast du den Eindruck, das wird nicht ja, gut gehandhabt? Ja, also man muss ja schon fast nirgendwo mehr Masken tragen. Also die Maskenpflicht ist auf öffentlichen Plätzen jetzt weitgehend aufgehoben. Mhm. Es gibt in einigen Fußgängerzonen, soweit ich das im Kopf habe, noch den Hinweis, man möge doch bitte dann eine Maske aufsetzen, wenn die Abstände nicht eingehalten werden können. Das ist aber schon alles. In Restaurants muss man zumindest im Außenbereich gar keine Maske mehr tragen. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gerade nicht, wie es ist, wenn du im Restaurant isst. Da war es zumindest so, dass du zumindest vom Eingang bis zu deinem Tisch die Maske haben musstest. Und wo die Maskenpflicht natürlich weiterhin gilt, ist in Supermärkten, in Museen und so weiter. Also jeweils in den Innenräumen und im ÖPNV. Und soweit ich das sehe, geht das eigentlich ganz gut. Also ich sag mal, so in der Woche sehe ich vielleicht eine Person, die mal keine Maske trägt irgendwo. Warum auch immer. Ich spreche da niemanden drauf an, ist mir zu doof. Was man natürlich immer noch häufig sieht, sind Leute, die die Nase aus der Maske raushängen haben oder die zum Sprechen ihre Maske kurz absetzen, wenn sie mit jemandem reden. Also ich hatte jetzt auch vor kurzem tatsächlich die Situation, wo ich wirklich dann sauer war, weil, also es war ein relativ kleiner Raum in einem Café, wir wollten gerade bestellen, standen da mit mehreren und dann kam eine Frau rein, die erst noch ihre Maske trug und dann, um mit der Inhaberin zu sprechen, dass sie jetzt dann bitte bezahlen wollen würde, hat sie die Maske abgesetzt und hat die dann auch die ganze Zeit über abgelassen, als sie dann auch noch eine Reservierung vereinbaren wollte. Und wurde nicht darauf aufmerksam gemacht? Die waren an dem Tag total im Stress. Denen fehlte eine Mitarbeiterin. Okay. Das Ding war komplett voll im Außenbereich. Die hatte einfach erkennbar nicht die Energie, jetzt mit dieser Frau noch darüber zu diskutieren. Die hat dann auch, als es um die Reservierung ging, sagte sie, sie könnten mit maximal 10 Leuten kommen. Das würde sie schaffen, die im Lokal unterzubringen, wenn das Wetter schlecht wäre. Dann gelte aber, dass sie einen Impf- oder Genesenennachweis oder einen negativen Test mitbringen müssten. Und da fing die dann schon wieder an zu diskutieren, weil das eben auch etwas ist, was dann in Schleswig-Holstein kurz davor war zu kippen. Das war, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, es war am Samstag und ab Montag sollte eine neue Regel gelten. Also sprich, an dem Tag der Reservierung würde dann halt die neue Regel gelten, dass diese Nachweise nicht mehr notwendig sind. Und allein auf diese Diskussion hatte die schon erkennbar keine Lust. Die hat dann gesagt, das sehen wir dann, was dann gilt. Stand heute ist das so, dass sie das mitbringen müssen. Aber es wäre dann eine Lockerung eingetreten, also nicht in die richtig, Richtung, weil genau. Bei euch steigen ja, glaube ich, die Inzidenzen. Ja, das ist aber schon, das ist schon, weiß ich nicht, 4 Wochen her fast. Achso, okay. Insofern, ja, bei uns steigen die Zahlen wieder. Stadt Flensburg hat Stand heute den höchsten Inzidenzwert in ganz Deutschland mit, ich glaube, 91. Und das ist etwas, das ich mit einer gewissen Sorge betrachte. Es sind halt offensichtlich Reiserückkehrer. Leute, die aus dem Urlaub zurückkommen, bringen die Seuche wieder mit. Und das Schöne ist halt, dass die Stadtverwaltung in Flensburg sagt, so ja, wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen sollen, ob wir irgendwelche Maßnahmen verhängen müssen. Da warten wir jetzt auf ein Signal vom Bund und vom Land, denn die Bundesnotbremse gibt es ja nicht mehr. Pünktlich zum Wahlkampfbeginn ist die ja ausgelaufen. Und auch der Ministerpräsident von Schleswig-Holstein hat schon gesagt, es wird also keinen weiteren Lockdown geben, weil die Corona-Lage beherrschbar sei. Wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, landesweit eine Impfquote von 54%, also weit weg von dem, was eine Herdenimmunität möglich machen würde. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, ob er recht behält, dass es nicht notwendig ist, einen weiteren Lockdown zu verhängen. Ich sehe das ehrlich gesagt noch nicht. So, und ich habe jetzt für mich einfach beschlossen, ich bin weiter vorsichtig. Wir gehen auch weiterhin nicht in Restaurants, wo wir nicht draußen sitzen können. Wir gehen sowieso relativ wenig essen gerade im Vergleich zu vor der Pandemie. Also ich habe immer mindestens zwei Masken mit dabei, dass ich auch zwischendurch wechseln kann, wenn es notwendig ist. Und überall da, wo es mir zu eng ist, trage ich Maske. Und dann bin ich im Zweifelsfall halt der Einzige, der das tut. Einfach so, und ich versuche, die Abstände einzuhalten und meide eben Stellen, wo es mir zu voll wird. Ich treffe auch weiterhin so wenig Leute wie möglich. Natürlich treffe ich mich mit Leuten und wir haben Besuch hier und so, und das sind aber alles Leute, die getestet oder geimpft anreisen. Und wo ich weiß, dass die sich auch vernünftig verhalten. Ja, aber es sind Sachen, die, also ich gehe im Augenblick nicht davon aus, dass wir einen entspannten Herbst haben werden. Ja, ich befürchte auch, dass das wieder ansteigen wird. Und sind halt immer noch ein bisschen zu wenig geimpft. Es wird zwar jetzt sehr geworben für immer noch fürs Impfen. Wenn ich so die Aktionen sehe, die sie jetzt in den verschiedenen Städten am Wochenende einfach machen, so mit Aufruf, kommt zum Bahnhof, da könnt ihr sofort geimpft werden. Meistens mit, wie hieß das? Welches ist noch einmal impfen? Johnson. Johnson, genau, richtig. Ist eine gute Aktion und was haben sie heute am Tag unserer Aufnahme, 10. August, haben sie ja auch schon wieder sich zusammengesetzt, die Politiker, und haben neue Verordnungen erlassen oder wollen sie jetzt erlassen, dass zum Beispiel die Impftests, also die, nee, Quatsch, die Impftests, die Testkits am 11. Oktober, ne? Oder? Ja, die Schnelltests am 11. Oktober oder irgendwann sollen die dann kosten. Genau. Die sollen nicht mehr kostenlos sein. Für die Leute, die geimpft werden könnten. Aber genau. nicht geimpft sind, ja. Vielleicht ist das eine Möglichkeit, mehr Leute dazu zu bringen, dass sie doch nochmal drüber nachdenken. Ich habe jetzt aber schon ein paar Mal gelesen, dass es halt auch gerade in den Milieus, die jetzt wirtschaftlich nicht so gut dastehen, das, was man gemeinhin und wie ich finde, fälschlich als sozial schwach bezeichnet, dass da es einfach viel mehr um Vertrauen geht. Also jemand, der in einem Stadtteil wohnt, wo eine hohe Hartz-IV-Dichte ist, der wird sich vielleicht nicht ins Stadtzentrum oder in den Nachbarort auf den Weg machen, um da zu einem Impfzentrum zu fahren. Wenn wir mal überhaupt davon ausgehen, dass das nur im Nachbarort ist, ne? Also das ist ja für Leute, die von Hartz IV betroffen sind, ist das ja auch ein wirtschaftliches Problem, einfach Mobilität hinzubekommen, ne? Für die ist das ja mehr Aufwand, weil sie sich das im Zweifelsfall von ihrem Monatsbudget absparen müssen. Und da sind halt so aufsuchende Angebote viel schlauer, dass man also wirklich so Stadtteilimpfungen macht, die vielleicht auch von den örtlichen Sozialarbeitern mitbegleitet werden. Was ich jetzt auch nicht weiß, wie ist das denn mit fremdsprachigen Communities, ne? Also es gibt ja gerade in Metropolen so Stadtviertel, wo ein hoher Anteil an Leuten mit Migrationshintergrund wohnt. Werden die überhaupt erreicht von der Werbung, die jetzt dafür gemacht wird, von den Kampagnen, oder ist das halt eher so, dass die sagen so, ja, betrifft mich ja nicht, weil sie vielleicht in so einem geschlossenen Milieu leben, also das gibt es ja, ne, dass es Leute gibt, die seit 20, 30 Jahren in Deutschland leben und hier arbeiten und kaum oder gar kein Deutsch sprechen und sich zu Hause mit was weiß ich, polnischem, türkischem oder russischem Fernsehen mit Nachrichten versorgen und die zwar hier am Leben teilnehmen, aber gar nicht so richtig über die Nachrichtenlage aufgeklärt sind, in Anführungszeichen. Ja, aber die Pandemie ist ja überall. Ja, richtig. Nur manche Staaten gehen ja anders damit um. Hm. Das ist halt so eine Frage. Ne? Also ist super, dass wir jetzt hier irgendwie ein 1A-Impfzentrum aufmachen und wo es dann irgendwie, was sie jetzt in Hamburg und Berlin gemacht haben, Impfnächte, wo dann abends noch irgendwie ein DJ-Set wird, wo du halt tanzen kannst und kannst dich halt zwischendurch dann mal eben impfen lassen. Finde ich total geil. Alles, was hilft, Leute dazu zu bringen, dass sie zum Impfzentrum kommen, dass sie sich impfen lassen. Und da ist halt auch diese Geschichte, die jetzt im Social Media so belächelt wurde, mit dieser, wer sich impfen lässt, kriegt eine Thüringer Bratwurst. Mhm. Wenn das dazu beiträgt, dass jemand sagt, ach Mensch, ja, warum eigentlich nicht? Gehe ich mal hin. Dann ist das doch super. So, und die Frage ist halt, wie erreichst du die Leute, die bis jetzt noch nicht hingegangen sind? Natürlich, also es gibt einen Prozentsatz von Leuten, die einfach generell sagen, ich will nicht geimpft werden. Mir ist einfach der Vorgang des Impfens auch nach 200 Jahren, die wir jetzt Impfstoffe haben, immer noch nicht geheuer oder für diesen Einzelfall nicht geheuer. Warum auch immer, egal welcher Grund. Klar, die erreichst du dann halt auch nicht, weil die das nicht wollen. Aber es gibt halt auch eine ganz große Masse, glaube ich, von Leuten, von den bis jetzt Ungeimpften, die einfach das nicht mitbekommen haben. Das glaube ich nicht. Du, ich war selber überrascht. Ich habe im erweiterten Bekanntenkreis jemanden, als diese ganze Impfkampagne jetzt langsam losging, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir dieses Gespräch hatten, die dann sagte, ja, auch mit dem Impfen weiß ich nicht, ob ich das überhaupt mache. Ich habe da mal diese Hotline angerufen, da komme ich nicht durch und ich habe da auch keinen Bock hinterher zu telefonieren. Ich warte, ja, bis das zum Hausarzt kommt. Zu dem Zeitpunkt gab es aber schon die Möglichkeit, dass man sich auch online einen Termin klicken konnte. Es war damals auch noch nicht so ganz einfach, aber die Möglichkeit bestand. Ja gut, das ist eine andere Art von Bequemlichkeit. Ich dachte jetzt, du meinst jetzt vor allem... Nee, die wusste nicht, dass es das Problem gibt. Ach komm. Die hat das nicht mitbekommen. Und natürlich gibt es dann darüber hinaus auch noch das sprachliche Problem, weil dieses Portal, auf dem man sich in Schleswig-Holstein einen Impftermin klicken konnte, das war natürlich ausschließlich auf Deutsch verfügbar. Und auch alle Nachrichten dazu. Ja. Das ist halt so, dass die Schwierigkeit. Zum damaligen Zeitpunkt, das kann ich durchaus verstehen. Aber heute inzwischen, wo es ja wirklich durch sämtliche, da geht es ja auch übers Fernsehen, das muss ja ankommen irgendwo. Also wer keine Zeitung zu Hause hat, der guckt fern. Ja, aber vielleicht im Zweifelsfall auch nicht. Also oder jemand, der Nachbar, der gesagt hat, bist du schon geimpft? Es gibt ja überhaupt kein anderes Thema mehr auf der Straße, außer bist du schon geimpft oder nicht. Also ich würde halt nicht sagen, es ist ein Automatismus, dass man das auf jeden Fall mitbekommt. Weil jemand, denken wir mal, lass uns mal rumspinnen. Jemand, der, keine Ahnung, die alleinerziehende Mutter mit zwei Kindern im Grundschulalter oder im Kindergartenalter meinetwegen. So, die ist den Tag über auf der Arbeit, dann holt sie die Kinder ab, auf dem Weg dahin, da läuft kein Autoradio, weil die Kinder halt ihre Musik hören wollen oder weil sie vielleicht auch aus pädagogischen Gründen sagt, ich will meine Kinder nicht Du bist schon an der Arbeit vorbei. Auf der Arbeit wird sie doch angesprochen. Ja, weißt du doch gar nicht. Also das nicht zwingend. Also in diesem speziellen Fall, über den ich jetzt gerade eben gesprochen habe, war es zum Beispiel nicht so. Okay. So, weil da halt dann irgendwann hieß es ja, wahrscheinlich kriegen wir dann irgendwann über den Betriebsarzt was, aber halt nicht sofort. Mhm. Und das war bei denen offenbar kein Thema. Sonst hätte sie es ja, sonst wäre sie nicht so überrascht gewesen. Mhm. Und jetzt in diesem speziellen Fall, ne, ich vermische jetzt gerade irgendwie mehrere Personen zu einer. Also die alleinerziehende Mutter ist wieder jemand anders. Aber so, ne, die hat halt einfach die alleinerziehende Mutter. Und ich glaube, dass das nicht nur bei der einen Person ist, an die ich jetzt da speziell dran denke, sondern dass es halt ein verbreitetes Phänomen ist. Junge Eltern, egal ob die alleine erziehen oder zu zweit, ich glaube nicht, dass die immer so einen klassischen Medienkonsum haben. Ich glaube nicht, dass da immer automatisch eine Zeitung auf dem Tisch liegt. Ich glaube nicht, dass die automatisch immer Radio hören oder ob da nicht, also wenn überhaupt irgendwie Musik dudelt, dann halt Kinderlieder. Ja, aber dann unterhalten sie sich mit anderen Müttern aus dem Kindergarten und die sagen, bist du schon geimpft? Das ist doch überall präsent, das ist doch überall Thema. Das kann doch nicht sein, dass das irgendjemand in irgendeiner Form. Dann ist es Bequemlichkeit oder einfach etwas dagegen haben. Weil all die, die sich in meinem Bekanntenkreis nicht impfen lassen, die sind einfach, die wollen das nicht. Ja. Da hat es jeder schon mitbekommen. Aber ich glaube, es gibt eine Menge Leute, die einfach nicht erreicht werden durch das Okay. Durch das gängige. Ich glaube, die meisten, die jetzt nicht mehr geimpft, also die noch nicht geimpft sind, sind entweder die, die unter 18 sind. Da muss man diesen Prozentsatz, muss man ja auch noch abziehen. Natürlich, klar. Und dann, glaube ich, die restlichen, die da noch übrig bleiben, die wollen halt nicht. Und ich glaube nicht, dass da noch viel zu machen ist. Tja. Vielleicht so, ja, vielleicht so wie in Amerika, Lotterie. Kannst du 100.000 Euro gewinnen. Ja, also wie gesagt, egal, was die Leute dazu bringt. Es ist vollkommen wurscht, Hauptsache die gehen hin. Mhm. Hauptsache die nutzen das. Und es werden jetzt Impfzentren geschlossen. So, wir nehmen heute am 10. August auf. Heute ist der letzte Tag gewesen, wo man sich in Hamburg seine Erstimpfung abholen konnte. Mhm. Ab jetzt werden nur noch Zweitimpfungen verabreicht. Und wenn die alle durch sind, die jetzt schon einen Termin für die Zweitimpfung haben, beziehungsweise die heute noch einen Termin für die Zweitimpfung bekommen hat, dann wird das Impfzentrum da geschlossen. Ja gut, aber man kann ja noch zum Arzt gehen. Man kann noch zum Arzt gehen, ja natürlich. Aber so dieses große Unproblematische, was wir haben hier bei uns in Schleswig-Holstein, nahezu jedes Impfzentrum hat zumindest tageweise diese Open-House-Aktion, wo du einfach hingehen kannst, ohne Termin, kommst sofort dran, musst nur deine Papiere hinlegen und bekommst deine Impfung. Ach was. Also ich fände diesen Weg sogar komplizierter als jetzt zu meinem Hausarzt. Ja, also ich weiß, dass mein Hausarzt komplett überfordert war, einfach von der schieren Menge an Leuten, die gerne bei ihm geimpft werden wollten. Ja, ist ja gut. Ja, natürlich ist es gut, aber es dauert halt im Zweifelsfall länger, bis du einen Termin beim Hausarzt bekommst. Immer noch? Keine Ahnung. Ich bin durchgeimpft. Ich habe mich von Anfang an nicht dafür, dafür interessiert, ob ich beim Hausarzt geimpft werden kann, weil ich schon gleich, als ich das Thema nur angeschnitten habe, halb die Augen verdrehte und sagte, wir haben da eine Warteliste. Wenn Sie wollen, schreibe ich Sie da drauf. Okay, brauchen Sie gar nicht. Ich finde meinen Termin. Das wird alles, ich brauche das hier nicht. Sollen lieber die Leute zum Hausarzt gehen, für die das besser ist, aus welchen Gründen auch immer. Und es gibt dann auch Fachärzte, ne? HNO-Ärzte, Gynäkologen und sowas. Ein Arbeitskollege von mir ist beim mitgeimpft worden, als seine Frau zur Vorsorgeuntersuchung war. Die wurde gefragt, sind Sie eigentlich schon geimpft? Da sagte ich schon, aber mein Mann nicht. Sagt er, ruft Sie ihn an. Wir haben noch zwei Dosen übrig für heute. Ach was. Und dann kam der halt vom Parkplatz hoch, ne, und hat sich halt noch schnell mitimpfen lassen. Mhm. Gleich einen Termin bekommen für die zweite Impfung, sagt, fühlt sich irgendwie komisch an, das beim Gynäkologen machen zu lassen, aber ist halt so. Ist doch egal. Ja, natürlich, voll. Ja. Solange da nicht, nehmen Sie eins, kriegen Sie zwei, gleich noch eine Untersuchung mit dazu oder so. Ich habe leider nur den einen Stuhl, ja genau. Ja. Nehmen Sie mal Platz hier. Spreizen Sie mal die Beine. Ach ja, okay. Ja, also ich glaube, also es gibt durchaus noch Möglichkeiten. Mein persönliches Gefühl ist, dass es im Impfzentrum leichter ist oder dass die Hürde geringer ist, dahin zu gehen, als wenn du beim Haus oder beim Facharzt einen Termin machen musst. Andererseits ist natürlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, wo ich es gerade sage, ist natürlich beim Hausarzt auch ein viel größeres Vertrauen da, weil man die Person ja kennt. Mhm. Keine Ahnung, es ist kompliziert. Also bevor ich ein Impfzentrum suchen würde jetzt, also wenn ich jetzt noch nicht geimpft wäre und ich müsste jetzt gucken, dass ich doch noch geimpft werde, dann würde ich jetzt kein Impfzentrum suchen, sondern ich würde meinen Hausarzt anrufen und fragen, ja, ich wäre noch nicht, wo könnte ich denn das machen lassen? Hm. Also da wäre mir jetzt mein Hausarzt der erste Ansprechpartner. Aber wenn sie jetzt alle nicht mehr wollen, dann könnte ich mich ja jetzt zum dritten Mal anstellen, oder? Geht das? Ich habe keine Ahnung. Ich würde noch ein drittes Mal nehmen. Also es wird ja immer über Boosterimpfungen gesprochen, ne? Dass im Herbst dann nochmal eine Zusatzdosis bekommt. Ich bin gespannt, keine Ahnung. Ja, ich bin auch gespannt, ob genug da ist. Und daran scheitert es nicht. Ja, aber man hat dann auch schon wieder das Gefühl, man würde jetzt schon wieder jemandem was wegnehmen, nur weil man sich schon wieder anstellt und sagt, okay, ich bin bereit. Wenn ihr sagt, wir brauchen nochmal eine dritte, dann nehme ich die. Ja. Fertig. Ja. Aber die Frage ist, ob man dann wieder, ob es dann wieder losgeht, du bist noch gar nicht dran, Alte. Ja, aber und so weit sind wir auch noch nicht. Also, ja, ich weiß es nicht. Wir reden im Augenblick immer noch darüber, ob es jetzt offiziell wird, dass Kinder ab 12 geimpft werden dürfen. Es gibt immer noch keine offizielle Empfehlung darüber, dass Schwangere sich impfen lassen können. Und also die Überlegungen für eine dritte Dosis oder bei Johnson & Johnson für eine zweite Dosis, die stehen ja noch ganz am Anfang. Ja, klar. So, und also das wird auch noch eine Weile dauern, bis das in Anführungszeichen offiziell wird. Das in anderen Ländern lassen sie schon ab 12 Jahre impfen, gell? Ja, sicher. Mhm. Rund um uns rum, ja, überall. Genau, das ist es dann. Dann will man denen ja auch nichts wegnehmen. Das ist ja, und ergäbe ja auch Sinn, sie mit zu impfen. Ja, und das ist ja auch nicht so, das ist ja das verbreitete Missverständnis, die Zulassung dafür. Also der Impfstoff ist für Leute ab 12 zugelassen. Es gibt nur von der Ständigen Impfkommission noch keine Empfehlung, das auch zu tun. Das heißt nicht, dass man nicht mit einem 12-jährigen Kind in ein Impfzentrum gehen kann. Da sind inzwischen, soweit ich das weiß, in vielen Impfzentren hier in Schleswig-Holstein zumindest, sind auch Kinder- und Jugendärzte, die eben dann ein spezialisiertes Beratungsgespräch machen. Mhm. Und mutmaßlich kann man sich auch in Kinderarztpraxen schon ab 12 impfen lassen, schätze ich mal. Wäre Quatsch, wenn es nicht so wäre. Mhm. Wenn du also bei deinem Kinder- und Jugendarzt, zu dem du sowieso seit Jahren gehst, kannst du es ja gleich da machen, wenn die das denn mitmachen, dieses Spiel. Denn es ist ja wohl auch relativ aufwendig. Ja, die müssen ja das aufwendig. Zeug erstmal da haben. Und wenn das noch nicht empfohlen wurde von der STIKO. Das Bekommen ist, glaube ich, nicht das Problem. Glaubst du? Also ich habe gerade vor kurzem einen Artikel gelesen, dass in Deutschland und Europa immer mehr Impfdosen vernichtet werden, weil die Nachfrage gerade so gering ist. Also das reine Bekommen, diese Impfstoffknappheit, die ist vorbei. Das Problem ist halt eigentlich gerade für Arztpraxen halt eher der Verwaltungsaufwand, die Leute ranzukriegen. Weil du halt im Zweifelsfall eine Warteliste von Leuten hast, die du abtelefonierst. Ne, du stellst halt eine Mitarbeiterin dafür ab, dass die sich darum kümmert, die Termine fürs Impfen zu vereinbaren. Mhm. Und dann hast du jemanden auf der Warteliste, den du anrufst und der sagt, ach so, nee, ich bin ja schon seit 2 Wochen durch. Ich habe ja im Impfzentrum was bekommen. Ja, der dann halt nicht abgesagt hat. Mhm. So, das heißt, sie ist 8 Stunden damit beschäftigt, irgendwelche Leute ranzutelefonieren, von denen 70% absagen. Ja, oder weil sie nicht in der Urlaubszeit gar nicht ans Telefon gehen. So, auch das, genau. Mhm. Ja. Ja, das war mal eine ganz lange Überleitung. Ich wollte eigentlich zu dem Artikel überleiten, den uns der Traveling Jack zukommen lassen hat, dass sich nämlich ein bewaffneter Mob in Berlin nach einem Maskenstreit auf den Weg gemacht hat, um da mal einen Imbiss aufzumischen. Holla. Da waren nämlich ein paar in einem Berliner Imbiss unterwegs und wurden aufgefordert, die Masken aufzusetzen. Und das wollten sie wohl nicht. Und deswegen gab es da eine kleine Diskussion mit dem Ladenbesitzer. Und die Männer haben dann angefangen rumzuraufen und Gewalt ist halt im Einsatz gewesen. Und dann sind die irgendwann weggelaufen, die 2 jungen Männer, und haben gesagt, sie würden wiederkommen. Und das haben sie dann auch gemacht. Und dann wurde das Ganze dann handgreiflich, teilweise mit Messern und mit Schreckschusspistolen wurden da und Pfefferspray. Vor allen Dingen, es waren 100 Leute. Ja, genau. Ist ja irre. Und da frage ich mich, also. Ja, das ist Berlin, gut, wa? Ja. Aber ich, was frage ich mich? Ich schüttel da immer nur noch den Kopf, weil ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Es tut ja nicht weh. Nee, eigentlich nicht. Also von dem her nicht zu verstehen. Ja. Absolut nicht. Und die werden dann auch nicht damit gelockt, dass sie vielleicht eine Currywurst umsonst kriegen, wenn sie sich jetzt. Impfen lassen. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee, oh Gott. Ach je, oh je. Wohin führt das noch? Zum Essen dürften sie die ja absetzen, aber naja. Ja, das weiß man schon. Das weiß man schon, genau. Ah ja, gut. Wir haben auch noch ein paar Automaten zugeschickt bekommen. Sehr gut. So hat nämlich dein Podcast-Kollege vom CCP, der Marco, hat mir einen Wasserautomat zugeschickt. Er war wohl in Salzburg unterwegs und da gibt es in der Stadt kostenlose Zapfautomaten. Bist du sicher? Nicht? Ja. Also es steht hier kein Ort dabei. Ach so, nur bei Silke steht Salzburg. Die waren beide in Salzburg, gehe ich davon aus, weil sie hat auch noch mal einen geschickt. Aha. Und ich gehe davon aus, dass sie da zusammen waren. Falls das falsch wäre. Nein, ich bin relativ zu 99%. Wollen wir wetten? Nein. Okay. Wir waren in Salzburg unterwegs und da hat er eben diesen Wasserautomaten in einem wunderschönen Pink, sehe ich gerade auf dem Bild, fotografiert und hat mir dann auch mitgeteilt, dass das Wasser nicht nur kostenlos ist, dass man da in mitgebrachte Flaschen abzapfen kann, sondern man kann auch unterscheiden in mit Gas und ohne Gas. Sprudelig also, und ja, ist das andere? Still. Ich wollte gerade sagen trocken, aber das haut nicht hin. Mein Mineralwasser heute halbtrocken, bitte. Genau. Ja. Genau, richtig. Nee, also in, genau, mit und ohne Sprudel. Ja. Und das finde ich richtig gut, weil wir haben, glaube ich, mal schon vor langer, langer Zeit darüber gesprochen, dass es ja in München Brunnen gibt, wo man Trinkwasser abzapfen kann. Ja. Aber das ist halt Leitungswasser, trocken. Langweilig trockenes, genau. Trockenes Leitungswasser. Ich komme nicht von dem trocken weg. Nee. Lasches, unsprudeliges Leitungswasser. Und das ist halt auch mit Gas drin, das finde ich super. Weil ich trinke halt meins auch gerne sprudelig. Ja, ja. Und von dem her ist das eine super Sache, wenn du da hinkannst und dir das Zeug dann auch nehmen kannst. Und kostenlos. Ja, also, das ist echt großartig. Ja. Ich glaube nicht, dass er geschrieben hat, wie viele es von diesen Automaten in der Salzburg gibt, aber allzu viel wahrscheinlich nicht. Das wird auch eher so ein Highlight sein, schätze ich jetzt mal. Ja. Aber richtig tolle Sache, hat mir gefallen. Ja, und dann die Silke, die war, wie gesagt, auch in Salzburg unterwegs und die hat einen Automat geschickt, wo ich irgendwie im Hinterkopf hatte, dass wir etwas Ähnliches auch schon mal hatten, nämlich mit japanischen Produkten. Hm. Kannst du dich dran erinnern? Also irgendwas klingelt da. Ich könnte jetzt nicht genau sagen, was für Produkte das da sind. Schwer erkennbar. Aber hatten wir nicht mal irgendwie das war ein Automaten-Supermarkt in Spanien irgendwo. Ich habe nämlich auch an den ich jetzt denken musste. Ich sehe da so japanische Suppen und so ein Kram. Mm. Also jetzt so Sushi und so, wie in diesem Automat von Silke, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber ich kann mich an so Snacks und so komische Tüten, ja, wo so komische japanische Chips drin waren. Das ist auch mit schon irgendwie, ewig her. Ja, ja, doch. Aber ja, genau. Und sie hat uns da einen aus Salzburg geschickt. Ja, großartig. Da sehr schön. Ja. Dann hat uns der liebe Gerhard Walter einen Automaten weitergeleitet. Und zwar aus Frankreich. Ein Käseautomat. Und da bin ich sehr sicher, dass wir sowas Vergleichbares schon mal hatten. Da ging es, glaube ich, sogar um Raclette-Käse. Aber hier sind ganz verschiedene drin. Auch so Schimmelkäse sehe ich, ne, so Camembert und Konsorten. Mm-hmm. Und das kann man da, oh, das sieht aber auch sehr lecker aus. Mm-hmm. Oh ja, das ist so ein fester Schnittkäse, so. Genau. Bergkäse verschnitten. Alles mit dabei. Ja, schön. Sehr großartig, 24 Stunden geöffnet und es gibt Käse satt. Auf und scheinbar auf dem Parkplatz eines Supermarktes, ne, wenn ich das so sehe hier. Mm-hmm. Ganz großartig. Mhm, er spricht ja den nächtlichen, spontanen Käsehunger an. Oh ja, den kenne ich. Ja, natürlich, natürlich. Das macht mich auch öfter alles an. Genau. Und dann haben wir noch vom Westkirchen-Andi bekommen, ganz knapp vor Beginn der Aufzeichnung, einen Lego-Automaten am Flughafen von Las Vegas. Der steht da einfach so rum und da kann man sich dann spontan ein Lego-Set ziehen. Braucht man sowas dann als Mitbringsel, wenn man wieder nach Hause kommt oder als Beschäftigung für den Flug? Kann ich mir eigentlich noch weniger vorstellen, denn wenn es da ein bisschen turbulent wird, dann sind deine ganzen Teile weg. Ja, das auch. Aber ist das im Abflugteil oder steht im ja Ankunftsteil? Kann auch das im öffentlichen Teil sein, ne? Ja, weißt du, du kommst da an und merkst plötzlich, ach verdammt, der Sohn vom Kollegen, dem hättest du jetzt was mitbringen müssen. Genau. Jetzt wäre doch so ein kleines Lego-Auto zum selber zusammenbauen ganz nett. Richtig. Sowas könnte mir aber auch wirklich vorstellen, dass es halt einfach im normalen Publikumsbereich irgendwo steht. Ja, da sind ja auch manchmal Läden. Und wenn dann jemand keinen dezidierten Laden mieten möchte, dann stellt er halt einen Automaten auf. Das kann auch sein, ja. Jedenfalls nicht im Wartebereich, weil stell dir mal vor, die quengelnden Kinder, die dann da irgendwie, geil, ich Mama, ich will Lego, genau, und dann fangen die an, da kurz vorm Abflug die Dinge auseinanderzubauen. Super. Dann liegen die ganzen Steinchen herum. Ja, herrlich. Und jeder, der nachts schon mal auf so einen Lego-Stein getreten ist, weiß, dass das nicht gut ist. Aber auf dem Flughafen wird es ja nicht dunkel. Aber alle stürmen zum Flugzeug und müssen darüber, aber die haben Schuhe an. Die haben Schuhe an, richtig. Die zieht man erst im Flugzeug aus. Richtig. Das möchte ich nicht. Niemand möchte das. Trotzdem machen es die Leute. Ja, genau. Ja gut, dann würde ich sagen. Der Worte sind genug gewechselt. Genau, ich möchte mir jetzt ein trockenes Wasser haben. Sehr gut. Also treffen wir uns wieder im nächsten Monat am 15. um 12 Uhr mittags. Bis dahin. Servus. Tschüss.